acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. Niemandsland. No, no tengo acento, se perdió. Guten Morgen. Es ist Samstag. Es ist Niemandsland-Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Am Mikrofon, wie immer, Detlef Jeskatz. Guten Tag, ich bin Tahir, guck, was ich sag. Christa Wolf ist tot. 50.000 Rocker gegen rechts in Jena. Und Wolfgang Niedecken erholt sich von einem schweren Schlaganfall. Der Euro ist in Gefahr. Vielleicht wird er abgeschafft. Noch in den nächsten Wochen. Vielleicht. Darüber werden wir heute berichten im Niemandsland. Jo. Ich hab keinen Trouble with our prejudice. I'm the rich man. Sie an Hitler geglaubt? Ja, als Kind schon. Auch wieder sozusagen in Ausblendung alles dessen, was später mich im Grunde fassungslos gemacht hat. Aber doch, da habe ich schon geglaubt, also habe daran geglaubt, dass er für Deutschland das Richtige täte und Deutschland also richtig aufstellte. Und naja, da wirklich, da war ich ein Kind und habe im Radio seine Reden gehört und so weiter. Und waren fasziniert. Und war fasziniert, ja. Und waren ja auch beim Bund Deutscher Mädchen, ja, ja, und all, ja, ja, diese Dinge, die so dazugehörten. Ja, klar. Ja. Also das auf alle Fälle. Also das war sozusagen diese Strömung, in der ich durchaus mitgeschwommen bin. Und das hatte ja alles was Romantisches, um doch nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen. Ja, das kann man sagen. Also so bestimmte Möglichkeiten, also von... Ja, von Lagern, in denen man dann lebte für ein, zwei Wochen und Jugendlager. Lagerfeuer oder natürlich. Nachtmärsche und sowas macht. Aber ehrlich gesagt, so ganz hat mir das nicht gefallen. Aber es gab dann eben auch immer so ein Gefühl bei mir, naja, also wenn dir das nicht gefällt, dann hast du sozusagen Schuld und siehst nicht so richtig, wie es sein müsste und empfindest nicht so richtig. Ja, aber Romantik auch im schrecklichen Sinn, solche Begriffe wie Lebensraum, Blut und Boden, das hatte doch so einen Kern. Ich glaube, dass die Romantik in unserer deutschen Geschichte uns einfach auch oft zum Verhängnis geworden ist. Dass wir anfällig sind als Deutsche für romantische Vorstellungen. Sicher, also ich meine, in der deutschen Geschichte gibt es diesen Zug des Verfallenseins an solche romantischen, jetzt mal in Anführungszeichen, Bestrebungen, die also irrational, ins Irrationale führen und sich daran festklammern. Sie wurden auf den Boden der Tatsachen geworfen, hart, 1945, mit 16, als Sie Landsberg an der Warthe dann ganz schnell verlassen mussten und fliehen mussten. Wie hat sich diese Flucht, die natürlich auch die Kindheit schlagartig beendet hat, wie hat sich die abgespielt? Ich kam auf einen dieser Bettensäcke zu sitzen, die ziemlich am Rande des Lastwagens standen. Ich konnte nach hinten rausgucken und da habe ich dann auch die ganze Zeit über gesessen. Und meine Mutter hat sich im letzten Moment entschlossen, nicht mitzugehen, weil sie glaubte, sie müsste das Haus, das meine Eltern unter großen Opfern gebaut, sich hatten bauen lassen, also bewahren. Sie müsste meinem Vater, der in Gefangenschaft war, das sozusagen übergeben. Sie ist dann sehr schnell nachgekommen, weil sie merkte, dass das Wahnsinn war. Haben Sie dieses Bild noch im Kopf? Oh ja. Sie sagten, Sie guckten hinten raus. Oh ja. Das Bild der zurückbleibenden Mutter. Das habe ich sehr im Kopf. Ich habe, und das war auch so, das weiß ich genau, das habe ich mir nicht später eingebildet. Wir fuhren dann durch die Stadt und ich habe alles dieses gesehen, die Straßen, die ich so genau kannte. Wir fuhren natürlich nach Westen raus und das war mein früherer Schulweg gewesen aus einem westlichen Stadtteil. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das sehe ich nicht mehr wieder. Die Stimme von Christa Wolf in einem Interview, das sie im Jahr 2002 gegeben hat. Christa Wolf zählt zu den wichtigsten Schriftstellerinnen im Nachkriegsdeutschland. Jetzt ist sie im Alter von 82 Jahren gestorben. Wer bin ich wirklich und was hindert mich daran, ich selbst zu sein? Das ist die Kernfrage in allen Büchern Christa Wolfs. Mit ihr beginnt ihr Roman Nachdenken über Christa T. Der Roman, der ihren Erfolg im damaligen Westen begründete. In der DDR hatte sie schon eine gute Karriere als sozialistische Persönlichkeit hinter sich. Ihre Erzählung Der geteilte Himmel, eine Liebesgeschichte auf dem Hintergrund von Staatstreue und Republikflucht, mit vorsichtig dosierter Systemkritik, hatte der Literaturwissenschaftlerin und Lektorin 1963 den Weg an die Spitze der sozialistischen Literatur geöffnet. Als sie aber 1965 auf dem berüchtigten 11. Plenum der SED zum Kampf gegen die eingeleitete Zensur und Gleichschaltung der Literatur aufrief, endete ihre steile Ostkarriere zunächst. Bücher von Christa Wolf wurden Mangelware in DDR-Buchhandlungen. Dafür wuchs ihr Ansehen im westlichen Ausland stetig. Mit Kindheitsmuster, ihrem 1976 erschienenen Roman, wurde aus der Ostautorin eine gesamtdeutsche Klassikerin. Die Geschichte der Familie Jordan in den Zeiten des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs war auch die Geschichte der Christa Wolf, die, wie ihre Heldin Nelly, 1929 in Landsberg an der Warthe geboren wurde. Kindheitsmuster war der erste DDR-Roman, der sich ganz persönlich selbstkritisch mit der eigenen Nazi-Geschichte auseinandersetzte. Gehört zu den Büchern oder den Themen, von denen man lange Zeit weiß, dass man es irgendwann schreiben wird. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, jetzt geht es. So die Schriftstellerin in einem früheren Interview. Bis sie soweit war, habe es allerdings 25 Jahre lang gedauert. Denn lange habe sie damit gehadert, dieses Thema wirklich anzugehen. Wie kaum eine andere Schriftstellerin verstand es Christa Wolf, mit Sprache Raum für neues Bewusstsein zu schaffen. Besonders die feministisch bewegten Frauen der 1970er und 1980er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fanden in ihren Romanen Material für die Suche nach dem eigenen Ich. Denn immer standen die Frauen im Mittelpunkt. Frauen, die sich als Fremde, andere, nicht passende in einer von Männern beherrschten Welt erlebten. Literarische Figuren wie Christa T. und Nelly Jordan, mythische Frauen wie Cassandra und Medea und die Dichterin Caroline von Günderode in dem 1979 erschienenen Roman »Kein Ort, nirgends«. Als Nationalpreisträgerin der DDR und Georg Büchner Preisträgerin der Bundesrepublik, als Mitglied der Akademie der Künste in Ost und West, war Christa Wolf lange vor dem Mauerfall die einzige wirklich gesamtdeutsche Autorin. Die DDR wusste, was sie an ihrer international geachteten Schriftstellerin hatte und gewährte ihr großzügige Schreib- und Reisefreiheit, auch in der sicheren Gewissheit, dass Christa Wolf, trotz ihres Einsatzes für Wolf Biermann und andere Dissidenten, treu und überzeugt zur Idee des real existierenden Sozialismus stand. Auch nach dem Fall der Mauer trat sie für einen Erhalt der DDR als das bessere sozialistische Deutschland ein. Ich habe dieses Land geliebt, verkündete sie, nachdem die DDR verschwunden war. Jetzt zeigte sich, wie eng der Name Christa Wolf mit dem anderen Deutschland verbunden war. Die Öffentlichkeit wollte der Primadonna der DDR-Literatur eine kritische Haltung dem untergegangenen SED-System gegenüber nicht glauben. Als sie 1990 die 20 Jahre alte Erzählung »Was bleibt« veröffentlichte, eine Alltagsbeschreibung des Überwachungs- und Spitzelsystems DDR, entfachte sie damit eine breite Debatte über die Rolle und Mitschuld der DDR-Schriftsteller. Als sich herausstellte, dass sie Anfang der 1960er Jahre als Stasi-Informantin geführt worden war, wurde ihr die Politikfähigkeit im vereinten Deutschland abgesprochen, obwohl ihre Opferakte um ein Vielfaches umfangreicher war als ihre Täterakte. Ihre weiteren Bücher wie »Hierzulande andernorts« oder »Medea Stimmen« erreichten das Publikum nicht mehr so, wie es ihre früheren Arbeiten getan hatten, obwohl sie ihnen in Qualität und Aktualität in nichts nachstanden. Mit der Deutschen Vereinigung hatte Christa Wolf den Glanz der großen deutschen Klassikerin verloren, weil sie nicht politisch korrekt, nicht eindeutig war. Sie hat sich damit arrangiert. »Ich habe das Leben, das zu mir passt«, hat sie in einem Interview zu ihrem 70. Geburtstag gesagt. Im letzten Jahr veröffentlichte Wolf ihr Buch »Stadt der Engel«, eine Art Fortsetzung ihres Buchs »Kindheitsmuster«. Darin beschäftigte sie sich mit der Zeit nach dem Mauerfall und dem Bekanntwerden ihrer Tätigkeit für die Stasi als IM Margarete. An diesem Donnerstag, dem 1.12.2011, ist Christa Wolf im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Leb wohl, Christa Wolf. Ich habe vergessen, was meine Großmutter anhatte, als das schlimme Wort Asien sie wieder auf die Beine brachte. Warum gerade sie mir als erste vor Augen steht, weiß ich nicht. Zu Lebzeiten hat sie sich niemals vorgedrängt. Ich kenne alle ihre Kleider. Für diese Reise hatte sie nichts Passendes anzuziehen. An meinem Gedächtnis liegt es nicht. Ihre Knöpfstiefelchen konnte sie gebrauchen. Sie hingen an ihren zu kurzen, leicht krummen Beinen, immer 2 Zentimeter über dem Fußboden, auch wenn meine Großmutter auf einer Luftschutzpritsche saß. Auch wenn der Fußboden festgetretene Erde war, wie an jenem Apriltag, von dem hier die Rede ist. Die Bomberverbände, die nun schon am hellerlichten Tag über uns hin nach Berlin zogen, waren nicht mehr zu hören. Jemand hatte die Tür des Luftschutzbunkers aufgestoßen und in dem hellen Sonnendreieck am Eingang standen 3 Schritt von dem baumelnden Knöpfstiefelchen meiner Großmutter entfernt ein paar hohe schwarze Langschäfte, in denen ein Offizier der Waffen-SS steckte, der in seinem blonden Gehirn jedes einzelne Wort meiner Großmutter während des langen Fliegeralarms festgehalten hatte. Nein, nein, hier kriegt ihr mich nicht mehr weg. Sollen sie mich umbringen. Um mich, alte Frau, ist es nicht schade. Was? Sagte der SS-Offizier. Lebensmüde. Diesen asiatischen Horden wollt ihr in die Hände fallen. Die Russen schneiden doch allen Frauen die Brüste ab. Da kam meine Großmutter ächzend wieder hoch. Ach Gott, sagte sie, womit hat die Menschheit das verdient? Mein Großvater fuhr sie an, was du auch immer reden musst. Und nun sehe ich sie genau, wie sie auf den Hof gehen und sich jeder an seinen Platz bei unserem Handwagen stellen. Großmutter stützt die rechte Hand auf den hinteren Holm des Wagens. Großvater in Ohrenklappenmütze und Fischgrätjoppe postiert sich neben der Deichsel. Eile ist geboten. Die Nacht ist nah und der Feind auch. Nur dass sie beide von verschiedenen Richtungen kommen. Die Nacht von Westen und der Feind von Osten. Im Süden, wo sie aufeinandertreffen und wo die kleine Stadt Nauen liegt, schlägt Feuer an den Himmel. Wir glauben, die Feuerschrift zu verstehen. Das Menetekel scheint uns eindeutig und lautet nach Westen. Meine Mutter spannt sich vor den Wagen. Mein Bruder und ich schieben an. Der Himmel gibt unheimlich Feuerwerk dazu. Und ich höre wieder das feine Geräusch, mit dem der biedere Zug Wirklichkeit aus den Schienen springt und in wilder Fahrt mitten in die dichteste, unglaublichste Unwirklichkeit rast, so dass mich ein Lachen stößt, dessen Ungehörigkeit ich scharf empfinde. Nur dass ich niemandem klar machen kann, dass ich nicht über uns lache, Gott bewahre, über uns sesshafte, ordentliche Leute in dem zweistöckigen Haus neben der Pappel, über uns bunte Guckkastenleute im Essigpott. Aber keiner von uns hat doch Kaiser werden wollen oder gar Papst und ganz gewiss nicht, lieber Gott. Ganz zufrieden hat der eine unten im Laden Mehl und Butterschmalz und saure Gurken und Malzkaffee verkauft, die andere englische Vokabeln an einem schwarzen Wachstuchtisch gelernt und hin und wieder aus dem Fenster über die Stadt und den Fluss gesehen, die ganz ruhig und richtig dalagen und mir nie den Wunsch eingegeben haben, sie zu verlassen. Ganz beharrlich hat mein kleiner Bruder immer neue Merkwürdigkeiten aus seinem Stabilbaukasten zusammengeschraubt, während oben in ihrer Küche meine Großmutter eine Sorte Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Majoran brät, die mit ihrem Tod aus der Welt verschwunden ist. Und mein Großvater den Pechdraht über den Fensterriegel hängt und die blaue Schusterschürze abbindet. Nein, ich weiß nicht, warum man uns in den Essigpott geschickt hat. Und um nichts in der Welt weiß ich, wieso ich darüber lachen muss. Auch wenn mein Onkel, der den zweiten Handwagen unseres winzigen Zuges anführt, wieder und wieder argwöhnisch fragt, möchte bloß wissen, an wem es hier was zu lachen gibt. Auch wenn ich ihm gerne den Gefallen getan hätte, ihm zu versichern, ich lachte über mich selbst. Ich konnte schwer lügen. Und ich fühlte deutlich, dass ich abwesend war. Obwohl man eine jener Figuren in der Dunkelheit gegen den Wind gelehnt, ohne weiteres mit mir hätte verwechseln können. Man sieht sich nicht, wenn man in sich drin steckt. Ich aber sah uns alle, wie ich uns heute sehe, als hätte irgendeiner mich aus meiner Hülle herausgehoben und daneben gestellt mit dem Befehl, sieh hin. Das tat ich. Aber es machte mir keinen Spaß. Ich sah uns von der Landstraße abkommen, in der Finsternis auf Seitenwegen herumtappen und endlich auf eine Allee stoßen, die uns auf ein Tor führte, auf einen abgelegenen Gutshof und auf einen schiefen, leicht schlotternden Mann, der mitten in der Nacht zu den Ställen humpelte, dem es nicht gegeben war, sich über irgendetwas zu wundern, so dass er das verzweifelte, erschöpfte Trüppchen ungerührt auf seine Weise begrüßte. »Na ihr, Sodom und Gomorra? Macht ja nichts.« Platz ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich liebend Paar. Der Mann ist nicht gescheit, sagte meine Mutter bedrückt, als wir Kalle über den Hof folgten. Und mein Großvater, der wenig sprach, erklärte befriedigt, der ist ganz schön im Gehirn verrückt. So war es freilich. Kalle sagte, Meister, zu meinem Großvater. Meister, sagte Kalle, am besten nimmst du dir das Kabuff da hinten in der Ecke. Darauf verschwand er und pfiff, nimm mal noch ein Tröpfchen, nimm mal noch ein Tröpfchen. Aber die Teeverteilung hatten die Schläfer in den Doppelstockbetten schon hinter sich. Auch die unvermeidlichen Leberwurstbrote waren ihnen gereicht worden. Man roch es. Ich versuchte mir mit dem Arm beim Schlafen die Nase zuzuhalten. Beim Morgengrauen weckte uns Kalle. Kutschern wirst du doch wohl können, fragte er meinen Onkel. Herr Volk, was der Gutsbesitzer ist, will nämlich mit Mann und Maus abrücken. Aber wer fährt die Ochsenwagen mit den Futtersäcken? Ich, sagte mein Onkel. Wir alle durften aufsitzen und unser Handwagen wurde an der hinteren Wagenrunge festgezurrt. Herr Volk kam persönlich, um seinen neuen Kutscher mit Handschlag zu verpflichten. Er trug einen Jägerhut, einen Lodenmantel und Knickerbocker. Und Frau Volk kam, um die Frauen, die nun so oder so zu ihrem Gesinde gehörten, mit einem gütigen, gebildeten Wort zu bedenken. Aber ich konnte sie nicht leiden, weil sie ohne weiteres Du zu mir sagte und ihrer Dackelhündin Bienchen erlaubte, an unseren Beinen zu schnuppern, die vermutlich nach Leberwurstbroten rochen. Dann begann es dicht hinter uns zu schießen und wir zogen in beschleunigtem Tempo ab. Der liebe Gott verlässt die Seinen nicht, sagte meine Großmutter. Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt der Asphalt glatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen, du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt, du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braunen Pupillen, die Lider. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Es sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lider. Was war das von der großen Menschheit ein Stück? Vorbei, verweht. Nie wieder. Gisela May, Kurt Tucholsky, Augen in der Großstadt. Für alle diejenigen, die erst jetzt aus den Federn gefallen sind, noch einmal willkommen. Es ist Samstag, es ist Niemandslandtag. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen, gut. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja. Wir sind schon im Advent. Da wird einem doch so ganz wohlgemut zumute, nicht wahr? Ja, und im modernen Deutsch, Advent, ein Event. Der Reichstag brennt. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Wir werden gleich ein bisschen über die Verstümmelung der deutschen Sprache durch das Management-Vokabularium sprechen. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Auch Weihnachten wird schon durch diesen linguistischen Kakao gezogen. Gleich darüber mehr. Worüber wirst du uns heute sprechen? Ja, das können wir ja gemeinsam aushandeln. Christa Wolf, können wir noch ein bisschen was sagen. Und sonst unbedingt. Das Dauerthema, der Dauerbrenner, der uns jede Woche aufgedrückt wird, weil es um unsere Zukunft offenbar geht. Dauerthema sind natürlich die Märkte. Die Märkte drohen, die Märkte sind besorgt, die Märkte machen Politik, die Märkte setzen neue Regierungen ein, die Märkte stürzen Minister, die Märkte sind da, die Märkte töten, wenn es nötig ist. Auf alle Fälle sind die Märkte schon so eine Art Gott, eine Art Fetisch, der uns jeden Tag in der Presse, in den Medien um die Ohren gehauen wird. Ein Moloch. Niemals nennt jemand Namen und Adresse dieser Märkte. Die kann man nämlich ganz leicht auch persönlich und mit Namen und Adressen ausmachen. Aber das ist eben diese Mystifizierung der Märkte, eines Mechanismus, der als Naturgewalt hingestellt wird. Christa Wolf, kommen wir noch einmal auf diese große Dame der modernen gesamtdeutschen Literatur zu sprechen. Die hat natürlich ein Erbe hinterlassen, das sich lohnt für alle diejenigen, die diese Schriftstellerin nicht kennen, zu entdecken und natürlich auch zu genießen und sich mit dieser Frau auseinanderzusetzen. Vielleicht, Werner, bringen wir noch kurz eine kleine Analyse der Kritikerin Frauke Meyer-Gosau zur internationalen Bedeutung Christa Wolfs und ihrem politischen Verstummen nach der Wiedervereinigung. Das ist nämlich auch interessant. Nach der Wiedervereinigung hat Christa Wolf eigentlich nichts mehr gesagt zu den politischen Themen, außer ab und zu mal ihre bekannten Meinungen wiederholt. Das heißt, Christa Wolf hat sich aus dem öffentlichen politischen Leben zurückgezogen. Man hat natürlich auch mit der Keule auf sie eingeschlagen. Sie galt dann natürlich als Stasi-Tante und so weiter. Es gab Hetzkampagnen in der rechten Presse, Bild-Zeitung, aber auch die feineren Herrschaften im Nadelstreifenanzug aus den feineren Pressekreisen haben auch auf diese Frau eingedroschen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zeit erinnerst. Ja, ja. Na gut, das stimmt. Sie war offenbar IM so und so. Margarete, hast du gesagt, ne? Ja. Und allerdings ist es offenbar so, dass die Leute, über die sie berichtet haben, hatte, dermaßen gut weggekommen sind in ihren Berichten, dass sie dann wiederum vom Stasi misstrauisch angesehen wurde und dann selber bespitzelt wurde. Ne? Ob sie, weil offenbar das so ausgesehen hat, dass sie ihre Arbeit nicht ernst nimmt. Ne? Ja, die wollten nämlich Schmutziges geliefert bekommen und ein Geheimdienstchef, der nichts Schmutziges geliefert bekommt, der argwöhnt natürlich zuerst mal. Ich weiß nicht, ob du dich an die berühmte Szene erinnerst in dem Film Das Leben der Anderen, als der oberste Stasi-Boss, der praktisch der Innenminister der DDR, seinen Geheimdienstchef auffordert, doch irgendetwas zu finden. Der Mann ist eigentlich zu korrekt. Da ist etwas nicht in Ordnung. Das ist natürlich die übliche Paranoia der Geheimdienste. Wo jemand zu korrekt ist, da stimmt doch irgendwas nicht. Dreck hat doch jeder. Das ist ungefähr die These. Es wurden natürlich viele Leute als Stasi-Informanten geführt, die einfach nur mal vorgeladen wurden zu einem Gespräch, haben irgendetwas erzählt, was gefragt wurde, und schon hatten sie eine Akte als IM. Das darf man auch nicht vergessen, obwohl Wolf Biermann hier heftig widersprechen würde. Ich habe letzte Woche ein Interview mit ihm gesehen, auf der Deutschen Welle, wo er sich äußert zu den sogenannten falschen Beschuldigungen auch. Er hat gesagt, nein, die Stasi hatte niemals jemanden falsch beschuldigt. Die waren gründlich, die waren deutsch, die haben immer alles richtig gemacht. Ich bezweifle das. Ich denke, die Geheimdienste sind nicht nur gründlich, korrekt und sauber. Die Geheimdienste selber erfinden sich ihre Feinde, das ist bekannt, und suchen und finden da, wo sie sind. Und wenn nötig, werfen sie ihren eigenen Dreck jemandem an die Jacke und sagen, guck mal, wie dreckig der aussieht. Das ist natürlich auch ein Geheimdienstmuster, das man nicht unterschätzen darf. Ja, und dann, dass eben dann nach der Annexion der DDR durch die Bundesrepublik dann stiller geworden ist, sich zurückgezogen hat aus dem Politischen, hat natürlich, denke ich mir, auch daran damit zu tun, dass sie halt schon eine überzeugte Antifaschistin und Sozialistin war und eben schon hat kommen sehen, die nächste Zukunft und also so ein bisschen frustriert oder enttäuscht wahrscheinlich auch war, so wie die sogenannte Einigung oder Wiedervereinigung dann abgelaufen ist. War ja auch nicht einfach, sich dieses Spektakel anzusehen, nach dem Motto, wir sind die Guten, die anderen sind nur die Bösen, eure Geheimdienste sind das Letzte, unsere Geheimdienste sind natürlich demokratische, saubere Geheimdienste. Dass das alles auf einer Lüge beruht, das wusste sie, das wissen intelligente Menschen. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, gut, wir wollen auch unsere Verfassungsschutzakten sehen, stell dir vor, als die Leute vor das Stasi-Gebäude zogen und wollten ihre Stasi-Akte, gab es eine Bewegung in Berlin, dass wir auch von unserer Seite aus auch unsere Verfassungsschutzakten sehen wollten. Da wurden wir natürlich verlacht und verhöhnt als antidemokratische Trottel dabei, wie sich jetzt auch gezeigt hat, ist diese von Neonazis verseuchte Geheimdienstszene in Deutschland ein gefährliches Monster, eine Terrorzelle, die man nicht unterschätzen darf. Ja, also da werden wir wohl erst Zugang haben zu den Geheimdienstakten über uns, wenn wir es dann geschafft haben, den Kapitalismus abzuschaffen, dann werden wir das rauskriegen. Teilweise kann man das manchmal jetzt schon feststellen, wenn du durch Zufall irgendwie Protokolle aus dem Gerichtsverfahren bekommst über einen Rechtsanwalt und plötzlich tauchst du da auf, ja, werden da Sachen vor Gericht verhandelt, von denen du selber überhaupt nichts weißt, ne? Weil sie dich irgendwann mal observiert haben und solche Sachen. Jetzt gibt's natürlich noch diese sensationelle Sache von Julian Assange. WikiLeaks hat sich natürlich spektakulär zurückgemeldet und hat über 100 Spitzelfirmen im Internet veröffentlicht und angeprangert, die uns rund um die Uhr bespitzeln, unsere Telefone einschalten, unsere E-Mails ausspionieren, Kameras praktisch installieren und eigentlich eine Art Massenbespitzelung durchführen, die ist global sehr raffiniert und technisch durchgeführt, wo wir alle unter Dauerbeobachtung stehen. Und das Material wird an Geheimdienste jeder Couleur und Regime jeder Couleur geliefert. An diese Pseudo, unsere halbdemokratischen Regime und auch an die Terrorregime eines Assad oder eines Gaddafi. Gaddafi hat natürlich auch sehr viel Informationen bekommen von westlichen Spitzelfirmen und China sowieso. Das heißt, das Ganze ist eigentlich ein Riesenskandal. Die Geheimdienste sind da. Und warum eigentlich immer nur die Stasi als das Muster des Perversen hingestellt wird, das ist mir natürlich ein Rätsel oder eine Spekulation. Man spekuliert einfach auf die Dummheit der Leute, dass sie sich nicht vorstellen können, dass sie selber mal bespitzelt werden. Unter diesen Firmen ist auch eine spanische, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Namen, mit A beginnt er. Und das waren die, die Gaddafi informiert haben über die Resultate ihrer Bespitzelung. Und diese Firma, diese spanische, die ist also spezialisiert auf Abhören von irgendwelchen Handygesprächen. Die können natürlich, das hatten wir hier im Niemandsland auch schon technisch einmal geschildert, wie das funktioniert, die können das Handy einer jeden Person einschalten, ohne dass man es selber merkt, und können dann das Mikrofon benutzen, um dich abzuhören. Die können sogar die Kamera deines Handys einschalten und dich sehen, während du mit irgendeinem Freund über den nächsten Umsturz praktisch sprichst in einer Kneipe oder in einem Park, hast dich da isoliert und planst, wie man die Regierung stürzt, und dann hören die dich. Also wir machen das lieber hier offen am Radio. Ne? Ja. Da haben sie dann weniger Arbeit, uns zu bespitzen. Gut, hören wir mal die Kritikerin Frauke Meyer-Gosau zur internationalen Bedeutung Christa Wolfs und zum Thema ihres Verstummens. Das will sie nicht. Autorin, was hat ihren internationalen Rang ausgemacht? Ich glaube, ihre Größe in dieser Nachkriegsgeschichte Deutschlands liegt im Wesentlichen darin, dass sie es immer verstanden hat, nicht nur das Dasein des Einzelnen literarisch zu reflektieren in den jeweiligen Verhältnissen, in denen sie gelebt hat, auch in der Rückschau, sondern immer diesen Einzelnen auch in Frage zu stellen. Also weder zu sagen, die Politik dominiert absolut das, was der Einzelmensch leben kann, noch dass der Einzelne mit einem brachialen Recht sich selbst durchsetzen kann. Also Probleme, die wir alle kennen, aber in der Regel nicht so reflektieren wie sie. Trotzdem hat sie ja immer auch ein gesellschaftliches Anliegen gehabt. Sie ist mehrfach als Kandidatin für den Nobelpreis auch gehandelt worden. Sie war DDR-kritisch und zugleich Verfechterin eines demokratischen Sozialismus. Dann kam die Wende. Ja, die Nachwendedebatten haben bestimmt verhindert, dass sie den Nobelpreis gekriegt hat, den sie sonst mit ziemlicher Sicherheit bekommen hätte. Der Punkt war einfach, dass mit 1989/90 die Verhältnisse im neuen Gesamtdeutschland unter den Intellektuellen und Schriftstellern mit einiger Wucht sofort neu bestimmt wurden. Und sie, die eine Repräsentantin war, sozusagen für das gesamtdeutsche Schriftstellerdasein, für eine bestimmte Rolle auch, in der sie sich das Recht nahm, zu mahnen, zu kritisieren, anzuklagen, dass dieser Typus des Intellektuellen einfach weggefegt wurde. In der ersten Phase ging es ganz zentral um sie, um ihre Rolle, um ihr Buch Was bleibt, das gleich 1990 erschienen war. Und in der Folge ging es dann aber auch um westdeutsche Schriftsteller wie Grass, wie Böll, deren Position demontiert wurde praktisch. Und sie war sozusagen als voriges Aushängeschild auch das Aushängeschild für die Demontage. In der Erzählung Was bleibt, beschreibt sie, wie sie über Jahre von der Stasi bespitzelt wurde. Und dann fand sich ja eine Akte, aus der hervorging, also eine ihre Stasi-Akte, dass die ganz frühe Christa Wolf mal als informelle Mitarbeiterin geführt wurde. Hat ihr das sozusagen auch als Schriftstellerin geschadet für ihr politisches Renommee? Hat ihr das ja auf jeden Fall geschadet? Auf jeden Fall. Und sie wäre nicht die Christa Wolf gewesen, die wir in ihren Werken kennengelernt haben, wenn sie sich damit nicht wirklich jahrzehntelang gequält hätte. Also man darf ja nicht vergessen, dass der letzte Roman, den sie im vorigen Jahr veröffentlichte, Stadt der Engel, genau das zum Ausgangspunkt nimmt, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass ein Mensch mit so einem hohen moralischen Anspruch an sich selbst, wie sie den hatte, wie kann es sein, dass dieser Mensch vergessen kann, schlichtweg vergessen kann, dass sie mal in ihrer sehr frühen Zeit eine Einverständniserklärung bei der Stasi unterzeichnet hat, aus der ja dann, wie wir wissen, auch gar nicht viel gefolgt ist. Also wenn man ihre Opferakte dagegen sieht, ist das ein sehr deutliches Verhältnis. Sie hat sich aber nie gescheut, sich auch mit dieser Wahrheit zu konfrontieren. Sehr radikal, auch mit ihren eigenen Irrtümern. Kann man sagen, dass das irgendwie auch ein exemplarischer deutscher Lebenslauf ist, nur dass sie als Schriftstellerin wirklich was damit gemacht hat, das abgearbeitet hat? Ja, ich glaube, also wenn wir von exemplarisch reden, müssen wir schon sagen, für ihre Generation relativ einzigartig, also sich vor aller Öffentlichkeit seiner eigenen Lebensgeschichte innerhalb der deutschen Geschichte zu konfrontieren und beiden Seiten Deutschlands nicht ohne weiteres zuzustimmen. Sie haben ja schon gesagt, wo ihr Grundvotum lag, nämlich auf demokratischem Sozialismus, aber immerhin mit Betonung auf Sozialismus. Und das hat sie übrigens dann auch so unbekömmlich gemacht nach der Wende, dass sie nicht aufhörte zu fragen, sich über ihre eigene Geschichte zu befragen, aber auch zu fragen, wo sind wir jetzt? Wie leben wir heute? Was können wir daraus machen? Und worin besteht unsere Verantwortung? Was für eine Lücke wird sie hinterlassen? Ja, das ist nicht so leicht zu beantworten, weil man ja sehen muss, dass diese Generation der heute um die 80-Jährigen sozusagen mit ihrem Konzept, diese Schriftstellergeneration, auch an ein Ende gekommen ist. Christa Wolf hat das, glaube ich, klarer gesehen als manche andere, die sich heute noch in der Öffentlichkeit hervortun. Insofern wird diese Stimme gewissermaßen doppelt fehlen. Es gibt den Diskurs nicht mehr, in dem diese Stimme ihren Ort hatte, aber es gibt auch diese Haltung nicht mehr, sich in der Öffentlichkeit preiszugeben, was manchmal etwas innervierend war, vor allen Dingen aber sehr beeindruckend in der Schonungslosigkeit, mit der sie das betrieb. Das war die Kritikerin Frauke Meyer-Gosau über die internationale Bedeutung Christa Wolfs und ihr politisches Verstummen nach der Wiedervereinigung. Ja, solche Figuren wird es nicht mehr geben. Das ist vorbei. Heute fehlen uns schon Leute wie Böll, Günter Grass äußert sich natürlich noch ab und zu, das ist auch sehr gut so, aber Stimmen wie Christa Wolf, die sind leider nicht mehr zu verzeichnen, zumindest nicht in dieser Art und in dieser Intensität. Ja, war schon interessant, dass sie dann auch nach Kalifornien gegangen ist. Wahrscheinlich hat sie es in Deutschland nicht mehr ausgehalten, in diesem Wiedervereinigungsrummel und diesem Fieber und diesem Geschrei. Was natürlich auch ein Aspekt war, ein Aspekt der sogenannten Wiedervereinigung. Dass eben die Siegermächte dann ganz groß zu Gericht gesessen haben über die Verlierer der Geschichte und die Verbrechen abgeurteilt haben, die sie selber von morgens bis abends gerne begehen und begehen lassen. Das heißt, Leute bespitzeln, Leute abhören, Leute in den Tod hetzen, in den Knästen, andere Länder bombardieren. All das hat man dem Klassenfeind um die Ohren gehauen, vorgeworfen und man selber betreibt es mit demokratischer Rechtfertigungshysterie ständig weiter. Das ist leider so und so ist es gekommen. Wir bedauern natürlich, dass nicht beide Regime gestürzt wurden, sondern nur eins, ein Aspekt, weil die waren natürlich wie kommunizierende Röhren. Ne? Was die eine Seite an Repression hatte, hatte die andere Seite auf ihre Art genauso. Das Ganze ging hin und her und durch. Das ist zumindest meine Optik dieser historischen Phase. Aber gut, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Das packen wir schon noch, das andere auch zu stürzen. Wenn der Planet es verkraftet. Jo, ein kleiner Themenwechsel von diesen harten Geschichten jetzt einmal zu einem wunderschönen Lied. FM 91.4. 20 years of freedom on the airwaves. Your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us. Listen to us. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Yeah, man, listen to us. Das sind wir, Contrabanda FM. Ein freies Radio, ohne politische Unterwanderungen durch irgendeine Partei. Ohne Reklame, ohne Kommerz, ohne staatliche Gelder, ohne private Fördergelder. Wir sind nur auf uns gestellt. Wir sind ein freies, ein wirklich freies Radio. Die Themen heute, eins der Themen, die uns, sagen wir mal, heute, am heutigen Samstag beschäftigen, ist natürlich auch der Widerstand gegen die rechtsradikalen Terrormorde der letzten Jahre. Da gab es ein großes Festival, 50.000 Rocken gegen Rechts, da gab es ein großes Konzert in Jena. Für den Kampf gegen den rechten Terror haben niemand Geringeres als Rocker Udo Lindenberg und sein Dudes-Freund Sigmar Gabriel ihre Kumpel zusammengetrommelt. So standen am gestrigen Freitagabend unter anderem Jürgen Trittin, Peter Maffay und Clueso auf der Bühne, um mit 50.000 Menschen in Jena zu feiern. Natürlich hat Udo Lindenberg genuschelt, als er am gestrigen Freitagabend auf der Bühne im Jenaer Paradiespark stand. Wir werden den braunen Spuk, den braunen Terror beenden, sagte der 65-Jährige. Erst vor zwei Wochen hatten die Planungen für das Benefizkonzert begonnen. Dolles Ding, sagte Lindenberg, dass alles in Rekordzeit auf die Beine gestellt wurde. Und so feierten am gestrigen Abend 50.000 Menschen unter freiem Himmel. Studenten, Familien mit Kindern, Politiker und Initiativen gegen Rechts. Denn in den vergangenen Wochen hat Jena vor allem negative Schlagzeilen gemacht. Spielt die Stadt doch eine zentrale Rolle in den Ermittlungen gegen die rechtsextreme Terrorzelle. Das Trio Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos stammt aus Jena und war dort aktiv, bevor es 1998 untertauchte. Man müsse ein Zeichen setzen, dass die Nazis nicht die Mitte der Gesellschaft übernehmen könnten, sagte Lindenberg am Freitagabend. Und sein Dudes-Freund SPD-Chef Sigmar Gabriel ergänzte, Zitat, dieser rechte Terror geht nicht gegen Ausländer oder Türken, sondern gegen die gesamte deutsche Gesellschaft. Ist natürlich immer interessant, solche Initiativen. Ich erinnere mich, es gab Ende der 80er und Anfang der 90er auch diese Rock-gegen-Rechts-Bewegung in Deutschland, wo Lindenberg, Peter Maffay, aber auch Leute wie Bapp natürlich sehr aktiv waren. Es gab in Köln ein spektakuläres Konzert vor ungefähr 80.000, 90.000 Leute in der Innenstadt von Köln, wo alles, was Rang und Namen hatte im deutschen Rockgeschäft, sich geäußert hat in einem Solidaritätskonzert gegen die rechte Terrorszene, die damals auch Hoyerswerda und solche Sachen, Ausländerwohnheime angezündet hat und die Menschen, die fremdländisch aussehen, terrorisiert hat. Und dieses Phänomen ging natürlich immer weiter. Das Rock gegen Rechts-Konzept wurde natürlich auch angegriffen, kritisiert und belächelt von vielerlei Seite, aber immerhin, es hat geschafft, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, die Rockfans zu sensibilisieren und auch darauf hinzuweisen, dass die braune Terrorbewegung natürlich auch ihre Musik hat. Es gibt sehr viele rechte, rechtsextreme Gruppen in Deutschland, braune Gruppen, die die Leute aufhetzen, aufpeitschen und mit ausländerfeindlichen Texten und Liedern praktisch die Szene hochkochen und aufkochen. Man kann also dankbar sein, dass es solche Initiativen gibt. Ein anderes Thema war und ist und bleibt, wie du vorhin gesagt hast, ich nehme an, das ist dein Lieblingsthema, was passiert mit den Märkten, was passiert mit dem Euro? Hast du da etwas Neues zu vermelden? Ja, Es ist ja unmöglich, nichts Neues zu melden bei diesem Thema. Nee, aber das ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema. Ich würde mich lieber mit anderen Dingen beschäftigen, aber man wird ja gezwungen dazu. Ja, auch zu Christa Wolf nochmal. Ich habe eigentlich nur das Einzige, was ich von der gelesen habe, Cassandra, ne? Und jetzt, nachdem sie gestorben ist, habe ich das Buch nochmal rausgezogen. Und sie spricht ja auch von dem Untergang von Troja, ne? Und ja, warnt davor, diesen Moloch, dieses Monster, dieses Pferd da reinzuholen. Und niemand hört auf sie und dann passiert eben, was passieren muss. Und so ähnlich ist es heute auch wieder. Ja, wir zum Beispiel hier, wir können ja die Cassandra machen und noch so viel über diesen Moloch, über dieses trojanische Pferd, über die Finanzmärkte, wie man heute sagt, sagen. Aber möglicherweise glaubt uns niemand, ne? Diese, wie damals Cassandra. Ne? Glaubt uns niemand oder den Leuten ist dieses Thema anscheinend zu kompliziert. Es sind Sphären, in denen sie selber nie rechnen. Die rechnen nicht mit Millionen, Milliarden und Billionen und Trillionen. Die Leute kennen sich da überhaupt nicht aus. Die Leute glauben einem nicht, dass zum Beispiel eine der führenden Wall Street Spekulationsfonds an ihre Mitarbeiter einen Titel vergeben. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Werner. Halte ich fest. Mhm. Die vergeben einen Titel an den Mitarbeiter, der die meisten Leute reinlegt mit diesen faulen Anleihen. Der bekommt den Titel Big Swinging Dick. Großer schwingender Schwanz. Das ist wirklich ein Titel, den die haben. Diese Trader, die wirklich den Leuten Schrottpapiere verkaufen. Wer da an einem Tag $1 Million in die Firma reinspült, bekommt diesen Titel. Big Swinging Dick. Danach also, geht's natürlich zu den Prostituierten, zu den Luxusprostituierten hinter der Wall Street, wo die dann ihre 2.000, 3.000, 4.000 Dollar Huren sich kaufen und dann eben auch dem Kokain und dem Hurentum frönen. Und das ist ungefähr das Niveau dieser Leute. Man will es nicht glauben, aber es ist so. Diese Leute stehen jenseits von Moral, von Anstand, von allem, was einem selber als Kind auch anerzogen wurde, an Ehrlichkeit, an Fairness. Diese Leute haben sich außerhalb gestellt. Diese Leute sind eigentlich, könnte man sagen, krimineller Dreck. Das muss man wirklich sagen. Es ist jetzt auch kein abschätziger Ausdruck, den man jetzt erfindet, weil man sich ärgert. Es ist kein emotionaler Ausdruck, sondern es ist ein Faktum, dass diese Leute oder eine große Mehrheit dieser Leute das sind. Leute abzocken und reinlegen, die Millionen, die man den Leuten wirklich klaut durch Betrug, dann eben in Drogen und Prostitution investieren und natürlich in ihre Luxus-Kinkerlitzchen, die diese Herrschaften pflegen. Das ist wirklich eine Art Dekadenzerscheinung, ein Untergang der Zivilisation, der insgesamt schon, würde ich sagen, zivilisatorische Errungenschaften bedroht. Also was sich hier abspielt, das glaubt man einfach gar nicht. Ne? Und deshalb ist es gut möglich. Ne? Wir erzählen hier diese Geschichten und viele Leute, die glauben das einfach nicht. Ne? Genauso wenig wie damals eben die Trojaner auf Cassandra gehört haben und es dann teuer bezahlen mussten. Ne? Nicht auf Cassandra gehört haben, Entschuldigung. Ja, nicht sie haben gesagt. Nicht auf sie gehört. Und sie haben ihre Worte in den Wind geschlagen. Also Apollo war das, glaube ich, ne, der ihr die Gabe gegeben hat, in die Zukunft sehen zu können und wo sie sich dann geweigert hat, seine Geliebte zu werden, dann hat er sie dann bestraft, dass eben niemand auf sie hören wird, niemand ihr glauben wird. Gut, was machen wir? Angesichts dieser Tatsache, ne, Cassandra geht, also jetzt das Buch, wo sie in Ich-Form, also diesen Untergang von Troja, aus Troja heraus schildert und Ganz am Ende, Aeneas schlägt ihr dann vor, zu flüchten, vor dem Untergang von Troja mit einer Truppe von bewaffneten und ausgerüsteten Soldaten, um dann irgendwo anders wieder ein neues Troja zu gründen. Ne? Sollen wir das auch machen, vielleicht irgendwo anders hinziehen und dort unser Paradies... Ja, das wäre schön. Darf ich Christoph Wolff selber zitieren? Kein Ort nirgends. Ja, also das ist, was Aeneas ihr vorschlägt, ja, und sie lehnt aber ab. Sie sagt, du missverstehst mich. Nicht Trojas wegen muss ich bleiben. Troja braucht mich nicht. Sondern um unsretwillen, um deinet, um meinetwillen. Also deshalb dürfen wir natürlich niemals in die Frustration hinunterfallen, sondern wir müssen um unsretwillen weiterkämpfen. Deshalb machen wir das und einfach deshalb, dass wir um unsretwillen, dass wir morgens beim Aufstehen noch ins Spiegel und uns selber angucken können, ohne schamrot zu werden. Du sagst, du beugst deine Knie vor niemand. Du sagst, dass dich niemand bestimmt. Du sagst, du bewegst deinen Arsch für niemand und dass niemand dir was nimmt. Du sagst, du verschenkst deine Zeit an niemand und dass du auf niemand störst. Du sagst, deine Liebe bekommt niemand, dass du niemand gehörst. Du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist und zarter als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weiser ist und stärker als du. Du bist der Sklave von niemandem und dass dich niemand regiert. Du bist der Affe von niemandem, weil niemand dich dressiert. Du bist nur Dreck für niemand, weil deine Liebe niemand heißt. Du musst dich trennen von niemand, weil niemand auf dich scheißt. Irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist und zarter als du. Du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weiser ist und stärker als du. Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist. Liebe getränkt sein, Liebe getränkt sein. Jede Herrlichkeit auf Erden wird doch dir geschenkt sein, dir geschenkt sein. Sieh die Wunder und die Zeichen sind schon geschehen, schon geschehen. Jemand liebt dich, jemand und wird an deiner Seite gehen. Oh. Auch du wirst irgendwann jemandem dienen, jemand, der weicher ist. Jemand liebt dich und will an deiner Seite gehen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 3. Dezember 2011. Willkommen im Niemandsland, willkommen zu den Katastrophen des heutigen Tages und der Woche. Berlin, Brüssel. Es geht um die Eurobonds. Eurobonds? Ohne Merkel geht nichts in Europa, sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Und die deutsche Kanzlerin ist nicht nur gegen Eurobonds. Sie wehrt sich auch gegen den Einsatz der Europäischen Zentralbank, EZB, die, so fordern es vor allem die Franzosen, in weit größerem Stil Staatsanleihen der Krisenstaaten aufkaufen soll, um deren Zinsen zu drücken. Aber das war in Straßburg offiziell kein Thema. Frankreich achte die Unabhängigkeit der EZB, das versicherte Monsieur Sarkozy. Die inszenierte Harmonie steht in krassem Widerspruch zur Realität, schreibt der Spiegel. Mitten in seiner größten Krise in Europa heillos zerstritten. Ein Gipfel folgt dem anderen und stets gibt es am Ende versöhnliche Statements und Bekenntnisse, aber keine gemeinsame Vorstellung davon, wie der Euro gerettet werden kann. Die Lage könnte dramatischer kaum sein. Wenn nicht schnell etwas geschieht, droht die Europäische Währungsunion zu implodieren. Das ehrgeizige Projekt, das den Kontinent für immer einen sollte, wäre gescheitert mit dramatischen Folgen für Europa und den Rest der Welt. Staaten gingen pleite, Banken müssten wieder einmal gerettet werden, die Wirtschaft würde in jahrelanger Rezession versinken. Die Stunde der Wahrheit naht, sagt der Spiegel. Das Endspiel um den Euro hat begonnen. Und jetzt, schon in den nächsten Wochen, vor allem aber im ersten Quartal des kommenden Jahres, müssen die europäischen Krisenländer gewaltige Mengen an Kapital einsammeln. Allein in Italien laufen mehr als 110 Milliarden Euro an Altschulden aus, die neu finanziert werden müssen. Doch wer soll diesen Staaten frisches Kapital geben? Die Anleger, die sogenannten Märkte, die Investoren, die Spekulanten haben das Vertrauen in die Euro-Länder verloren, so heißt es. Vertrauen ist gut. Und in deren Fähigkeit, die gemeinsame Währung zu retten. Daran konnten auch die jüngsten Regierungswechsel in Italien, Griechenland und Spanien nichts ändern. Die Angst wächst an den Finanzmärkten und in den Regierungszentralen. Selbst seriöse Banker, die soll es offensichtlich auch noch geben, angeblich, die öffentlich Zuversicht ausstrahlen, räumten im kleinen Kreis ein, dass die Währungsunion schon bald zusammenbrechen könne. Die bisherigen Rettungsversuche taugten nicht, sagten sie. Europa müsse endlich zur einzigen Waffe mit unendlicher Feuerkraft greifen. Die EZB soll, auch wenn ihr dies von ihrer eigenen Verfassung verboten ist, die Schuldnerstaaten finanzieren. Geld hat die Notenbank genug, sie kann es sich im Zweifelsfall ja selbst drucken, wie die Amis das jahrzehntelang vormachen. Immer wenn Geld fehlt, hat die US-Notenbank einfach die Geldpresse angeworfen und dann gab es unendliche Summen an Dollars, die wieder in den Kreislauf gepumpt werden konnten. Ein Problem wird dann natürlich die Inflation sein. Das Geld wird zunehmen, die Geldmenge wird zunehmen und dadurch wird der Geldwert sinken. Dass das gemacht werden sollte, das heißt die Notenpresse anwerfen, sehen mittlerweile auch die meisten Regierungen und Regierungschefs Europas. Nur Angela Merkel leistet noch Widerstand, einsam. Sie fürchtet um die Unabhängigkeit der Notenbank und um die Geldwertstabilität. Ebenso entschlossen wehrt sie sich bislang gegen alle Versuche, die Schulden der Euro-Staaten über gemeinsame Anleihen, Eurobonds eben, zu verallgemeinern. Das heißt zu vergemeinschaften. Klar, wenn Deutschland Garantien übernehmen soll für die Schulden anderer Länder, dann heißt das, diese Länder, sobald sie wissen, sie können wieder unendlich, sagen wir mal, finanzpolitisch die Sau rauslassen, dann werden die das auch weiter tun. Das heißt, sobald eine Garantie da ist, dass jeder gerettet wird, wenn er Schulden hat, wird natürlich ganz ordentlich der Schlendrian wieder einkehren, wenn nicht eine Bremse da eingeführt wird, beziehungsweise ein Kontrollmechanismus, der das verhindert. Und dieser Kontrollmechanismus ist nirgendwo da. So viel im Moment zum Thema Euro und zum Thema Eurobonds. Ob die kommen werden, wissen wir nicht, aber die Angst ist da. Eine andere Meldung betrifft den Arbeitsmarkt. Es geht um die Firma Amazon. Systematisch beschäftigt Amazon Arbeitslose auf Probe und eine Zeit lang ohne Bezahlung, auch wenn sie schon früher für den Online-Riesen gearbeitet haben. Wie geht das? Ja, das geht. An 5 Standorten betreibt Amazon in Deutschland Logistikzentralen. Allein in Werne sucht der Konzern vor allem gegen Ende des Jahres, wenn das gewaltige Geschenkegeschäft anrollt, zusätzlich 2000 Mitarbeiter für das Logistikzentrum. In Leipzig mehr als 2800, im hessischen Bad Hersfeld, am größten Amazon-Standort sogar 4500. Dass der US-Riese dabei gern auf Arbeitslose zurückgreift, hat einen simplen Grund. Sie arbeiten 6 Wochen zum Preis von 4. Staatlich alimentiert, denn die ersten 2 Wochen werden als unbezahlte Trainingsmaßnahme deklariert. Die soll die Aussichten auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt verbessern und die Neuen sollen die Betriebsabläufe kennenlernen. Der Arbeitgeber kann in dieser Zeit entscheiden, ob sich der Bewerber für den Job eignet. So heißt es offiziell. Dahinter steckt natürlich nichts anderes als eine neue Form der Abzocke und der Ausbeutung. Zum Beispiel, mehr als 1000 Arbeitslose haben in diesem Jahr in Werne ein unbezahltes Training absolviert, aber nur etwa die Hälfte hat nach Gewerkschaftsangaben danach wirklich den befristeten Job bekommen. Im Lager Rheinberg, das erst vor 2 Monaten eröffnet wurde, waren es bislang 413. Auch dort ist die Einstellungsquote nicht viel besser. Es sieht so aus, als missbrauche der Konzern systematisch deutsche Transferleistungen, um sich billige Arbeitskräfte zu sichern. Dafür musste sich Amazon in Internetforen bereits als Abzocker und Ausbeuter betitulieren lassen. Die Düsseldorfer Regionaldirektion der Agentur für Arbeit hat berechnet, dass der Konzern durch diese Praxis allein 2010 in Nordrhein-Westfalen knapp 1 Million Euro an Lohnkosten gespart hat. Da sagen wir natürlich pfui, das ist nicht schön und wir verurteilen diese Praxis und wir hoffen, dass die arbeitenden Menschen sich mit Erfolg dagegen wehren können. Ein anderes Thema sind gemeinsame Staatsanleihen. EU-Kommissar Oettinger kritisiert Merkels Eurokurs. Das ist die große Schlagzeile in der Online-Ausgabe des Spiegels vom heutigen Samstag. In der Euro-Debatte nimmt der Druck auf Angela Merkel massiv zu. Jetzt geht auch der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger auf Distanz. Der CDU-Politiker hält das strikte Nein der Kanzlerin zu gemeinsamen Staatsanleihen für falsch. Eurobonds kann man nicht kategorisch ausschließen. Ein Top-Thema des heutigen Tages ist natürlich die EM-Auslosung. Portugal, Dänemark und die Niederlande. Deutschland hat bei der EM-Auslosung die stärkste Gruppe erwischt. Grund zur Panik besteht dennoch nicht. Im Gegenteil. Eine bessere Konstellation hätte das Löw-Team kaum bekommen können. Das heißt, die deutsche Gruppe wird als der Hammer bezeichnet. Bundestrainer Löw stand also lächelnd vor den Kameras und Todesgruppe klingt natürlich sehr dramatisch, aber Joachim Löw lächelte ein bisschen verkniffen, dabei erinnerte er an Felix Magath. Der Trainer des VfL Wolfsburg ist bekannt dafür, problematische Situationen genau auf diese Art wegzulächeln. Doch Löw ist nicht der Typ Magath. Seine Mimik nach der EM-Auslosung in Kiew sagte etwas anderes aus. Deutschland hatte mit Portugal, Dänemark und den Niederlanden gerade die schwierigste Gruppe zugelost bekommen. Der Gesichtsausdruck des 51-Jährigen verriet, mit diesem Team muss ich mich vor keiner Mannschaft Europas verstecken. Naja, die haben ja die Niederlande vor kurzem in einem Freundschaftsspiel mit 3:0 besiegt. Das heißt, wenn die Mannschaft in Form bleibt und so weitermacht, dann braucht man sich wohl keine großen Sorgen um Löws Buben zu machen. Dann gibt es ein neues Gutachten zum Attentäter Breivik. Per DNA-Test wollte er einen neuen Wikingerkönig suchen. Mit 20 unterzog er sich einer Schönheits-OP. Der Attentäter Anders Breivik gab in Vernehmungen einen verstörenden Einblick in seine Wahnwelt. Auch seine Mutter kommt in den Protokollen zu Wort, die jetzt erstmals detailliert bekannt wurden. Dann, wie gerade berichtet, 50.000 Rocken gegen Rechts, ein großes Rock gegen Rechts-Konzert in Jena gestern Abend. Dann auf dem internationalen Parkett gibt es interessante Dinge zu vermelden im Kampf der Männer gegen die Frauen. Es geht um ein ägyptisches Folteropfer. Samira Ibrahim demonstriert gegen Ägyptens Militärrat. Sie wird verhaftet und erniedrigt. Ein Offizier führt unter dem Gejohle Umstehender einen Jungfrauentest durch. Doch statt beschämt zu schweigen, wie viele andere Opfer, wehrt sich Samira und erzwingt ein Verbot dieser Foltermethode. Werfen wir einen Blick auf andere Presseseiten. Schauen wir mal, was die Taz am heutigen Samstag auf ihrer Internetseite so an Hauptthemen vermeldet. Da sehen wir, wenn wir auf die Taz-Seite gehen, zuerst einmal ein Foto von Sigmar Gabriel. Tribun ohne Volk ist die Schlagzeile. SPD-Chef Gabriel könnte zufrieden sein. Seine Partei streitet nicht mehr so oft. Bald könnte er wieder zum Regieren im Bund, könnte es wieder zum Regieren im Bund reichen. Aber kaum einer will ihn als Kanzler. Dann gibt es ein Interview mit Gutenberg über das Gutenberg-Comeback. Gutenberg ist erledigt. Der Comeback-Versuch von Karl Theodor zu Gutenberg ist eine platte Fehlleistung, meint der Politikberater Schmidt de Gell. Er habe den Realitätsbezug nicht wiedergefunden. Naja, über Gutenberg und seine Fälschung, seinen Betrug hatten wir hier im Niemandsland im letzten Frühjahr ordentlich berichtet. Wir haben das ordentlich ans Licht gezerrt. Soweit da überhaupt noch was ans Licht zu zerren gab. Dann gibt es etwas zum Thema Krisenkonzern ThyssenKrupp in Brasilien versackt. Ein Riesenstahlwerk bei Rio schadet nicht nur Anwohnern, sondern auch dem Konzern selbst. Die Kosten explodieren, ThyssenKrupp rutscht in rote Zahlen, vermeldet die Taz. Dann zum Thema Streit der Woche. Die Inflationsgefahr. Trotz Eurokrise kauft die Europäische Zentralbank weiter Staatsanleihen. FDP-Finanzexperte Schäffler befürchtet eine Hyperinflation. Sarah Wagenknecht von der Linken will eine neue Eurobank. Ob das eine Bad Bank sein soll, das wissen wir nicht. Dann gibt es eine Meldung zum Thema Occupy Camp in London. Hier brate ich Weihnachten Truthahn. Der Bauarbeiter David Ross aus Lancashire hat seinen Besitzstand verkauft. Sein neues Heim ist das Zeltlager der Occupy-Bewegung vor der Londoner St. Paul's Cathedral. Wir wissen ja, dass da die evangelischen Bischöfe, die protestantischen Bischöfe Skrupel haben, die Leute von der Polizei wegknüppeln zu lassen, wie Frau Hillary Clinton und Herr Obama das so locker gemacht haben in New York und in anderen amerikanischen Städten. Wer erinnert sich nicht an diesen in Uniform gequetschten Fettsack, der mit einer Pfefferspraydose auf die jungen Leute zuging und ihnen diesen Dreck ins Gesicht gesprayt hat? Und diese Bilder sind um die Welt gegangen, während Hillary Clinton Vorträge hält über Demokratie in Burma und in Ägypten, lässt sie zu Hause ihre jungen Leute vergiften, zusammenschlagen und ins Gesicht treten von einer brutalisierten Polizeitruppe. Das ist die Demokratie in unseren glorreichen westlichen Demokratien auch. Dann werden wir jetzt einen Blick werfen auf ein weiteres Presseorgan. Schauen wir doch mal, wir hatten jetzt den Spiegel und die Taz, schauen wir doch mal auf die Internetseite der Jungen Welt, die marxistische Tageszeitung. Die sind natürlich radikaler im Ansatz und sprechen natürlich auch sehr oft eine klarere Sprache als die anderen, die mehr bürgerlichen Blätter, die doch in ihrer Sprache, im Sprachgebrauch schon vieles verschleiern. Die sagen natürlich Risikoprämie und nicht Wucherzinsen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Und da ist die Junge Welt doch drastischer. Da sieht man zuerst ein Foto. Krieg beginnt hier. Bundesregierung sieht Scheitelpunkt im Afghanistan-Krieg erreicht. Friedensbewegung protestiert gegen Konferenz auf dem Petersberg und fordert einen Truppenabzug. Dann gibt es eine Schlagzeile: Machtkampf in Bagdad. Vor dem US-Truppenabzug aus dem Irak versucht Regierungschef al-Maliki, seine Position zu festigen. Naja, wir wissen ja, im Irak und in Afghanistan steht der Abzug der Interventionstruppen bevor. Und den Statthaltern der NATO wird es dann natürlich schlecht gehen. Karzai wird wahrscheinlich binnen weniger Tage durch die Straßen geschleift werden, und genau wie dieser CIA-Mann al-Maliki, dieser trübe Geschäftsmann, der eigentlich 20 Jahre in den USA gelebt hat, dann wurde er eingeflogen, dem irakischen Volk hingesetzt. Diese Leute werden sich natürlich nur wenige Tage wahrscheinlich mit Waffengewalt halten können, und dann werden sie wegfliegen. Die junge Welt breitet dieses Thema sehr groß aus. Machtkampf in Bagdad vor dem US-Truppenabzug, wie gesagt. Provinzen drängen auf Autonomie. Nach 8,5 Jahren haben die US-Truppen am 1. Dezember die Militärbasis Sieg verlassen. Sieg klingt sehr faschistisch. Sieg, Sieg, Sieg. Und Camp Victory den Irakern übergeben. Hoho. In Hochzeiten der Besatzung waren dort bis zu 46.000 US-Besatzungssoldaten stationiert. Die militärische Kleinstadt vor den Toren Bagdads war Mitte April 2003 besetzt worden und umfasste auch die Basen Striker und Liberty. Der Abzug der US-Truppen aus dem Irak ist begleitet von wachsender Gewalt und Spannungen. Sowohl Opposition und Regierung als auch die verschiedenen Volks- und Religionsgruppen liegen miteinander in Streit. Schön, besser kann's den Amerikanern gar nicht gehen. Sie hinterlassen ein im Streit zerrissenes Land. Die einzelnen Gruppen können über die nächsten Jahre mit Waffen versorgt werden, mit Sprengstoff, mit Maschinenpistolen, mit Bömmchen und Bomben. Das ist ein guter Markt, ein blühendes Geschäft, und das ist diesen Herren recht. Man kann sogar davon ausgehen, die haben das wirklich so geschaffen, damit der Markt, der Waffenmarkt, weiter floriert. Wir haben gerade, Werner, als du unten warst, über den Eurobond, über die Eurobonds gesprochen, dass Angie sich mit Füßen und Klauen und Zähnen und Osthänden, mit ihren Ostfingernägeln dagegen wehrt, diesen Eurobond-Betrug jetzt sich auch noch ins Land zu holen. Ein neuer Trojaner. Weil sobald die Eurobonds da sind, werden die Länder, die die meisten Schulden haben, natürlich gleich wieder in die alte Korruption verfallen. Die lassen sich wahrscheinlich in die Sessel zurücksinken und werden sagen, ho, Deutschland übernimmt jetzt den ganzen Scheißdreck, also machen wir weiter mit der Korruption. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ja, also offenbar wehrt sie sich mindestens verbal, radikal immer noch dagegen, dass die Europäische Zentralbank die Euro-Bonds ausgeben soll, und der Druck wird aber jeden Tag stärker. Und ich glaube nicht, dass die am Ende sich weigern können, die Politik der Zentralbank zu verändern. Die müssen das einfach machen. Es geht ja seit, sagen wir, anderthalb Jahren keine Woche vorbei, wo nicht jetzt uns irgendein neuer, bei irgendeinem Gipfel wieder neuer, definitiver Rettungsplan uns vorgelegt wird, um aus der Malaise zu kommen, und dann die Euphorie dauert dann wieder 2-3 Tage, ja, und dann ist es wieder vorbei, ne? Und jetzt, das Neueste ist jetzt eben, dass sie wieder wahnsinnig Liquidität injizieren wollen, weltweit, in das hauptsächlich Europa natürlich, also EZB, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds, von alle großen Zentralbanken von wichtigen Ländern wollen jetzt wieder Geld injizieren, also Geld, das real nicht existiert, das muss dann natürlich wieder gedruckt werden, weil offenbar die europäischen Banken kurz vorm Kollaps stehen. Das ist jetzt ein paar Tage alt, diese Meldung, und was ist passiert? Also erste Reaktion natürlich, die Börse geht plötzlich wieder nach oben. Im Laufe der letzten Woche 10%, ja, der IBEX hier in Spanien. Und die Risikoprämien für die staatlichen Schulden, die stagnieren im Moment, aber nicht unbedingt, weil jetzt die Märkte aufgehört haben, gegen die spanischen Staatsanleihen, die Boni, zu spekulieren, sondern weil die Deutschen jetzt auch mehr zahlen müssen. Deshalb wird die Risikoprämie steigt im Moment nicht an. Aber wie gesagt, das dauert ein paar Tage und dann geht's wieder weiter, wie seither auch. Jetzt gerade letzte Woche gibt's wieder einen Bericht vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der spricht über die Entwicklung der Vermögenskluft, ja, also zwischen den Leuten, die in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen sind und dem Einkommen, was die herrschende Klasse, die dieses eine Prozent, was die an Einkünften haben, also 27 Prozent der Deutschen haben keinerlei Vermögen oder Schulden, und das reichste Prozent, dieses eine Prozent, ist ein Viertel, 25 Prozent vom Nettovermögen. Und die Politik, die wir jetzt zu erwarten haben, besonders in Spanien oder in den Mittelmeerländern, ist auch schon klar, wie das jetzt weitergeht, ne? Förderung von den Niedriglohnsektoren, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, immer mehr Privatisierung, die Flächentarifverträge sollen aufgelöst werden und ersetzt werden durch Haustarifverträge, wo die Vertretung der Arbeitnehmer dann natürlich sehr viel schwächer ist. Das ist die Perspektive. Und auf ideologischem Gebiet, also ich rede jetzt konkret über Spanien, steckt ja hinter allem, was Partido Popular, PP, loslässt, immer diese Ideenfabrik, die FAES von Aznar. Ne? Und ohne irgendwelche Hemmungen sagen die dann, der Staat ist das Problem. Ja? Also das sagen die Anarchisten ja auch, aber aus einem anderen Grund. Ja? Die sagen, so wenig Staat wie möglich, am besten gar keinen Staat. Keynes ist tot, es lebe Milton Friedman. Man muss die öffentlichen Unternehmen verkaufen, ne? Die Kündigung, die Abfindung reduzieren, alle öffentlichen Einrichtungen demontieren, die Finanzierung der Renten soll nicht mehr öffentlich sein, möglichst nur noch privat, und so geht's gerade weiter. Und wer jetzt zum Beispiel hier gehandelt wird als nächster, vielleicht nicht Wirtschaftsminister, aber doch mindestens Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ist ein gewisser Luis de Guindos, der nur zu seiner Biografie, früherer Ex-Präsident für Spanien von Lehman Brothers. Also diese Leute werden uns die jetzt... Die Böcke werden zu den Gärtnern gemacht. Jo, das ist ja echt eine tolle Meldung. Noch zwei kleine Dinge, dann kommen wir zu Bammel, unserem Besuch heute hier im Studio. Ich weiß nicht, Werner, ob du deine Ausführungen jetzt abgeschlossen hast. Dann würde ich noch gerne etwas sagen zum Thema bombig verdient. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat gerade die Zahlen rausgegeben zum Thema Waffenexporte aus Deutschland in Milliarden Euro. Deutschland hat im Jahr 2010 mit dem Export von Waffen und Rüstungsgütern so viel Geld eingenommen wie noch nie. Jawohl, das geht aus dem Rüstungsexportbericht hervor, den das Bundeskabinett am kommenden Mittwoch verabschieden will. Den Wert der tatsächlich ausgeführten Kriegsgüter beziffert der Bericht auf rund 2 Milliarden Euro, eine Steigerung um knapp 50%. Im Vorjahr waren es noch 1,34 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich vor allem um hochwertige Rüstungsgüter, Achtung, hochwertige Rüstungsgüter wie U-Boote, Kriegsschiffe und Panzer. Außerdem haben deutsche Hersteller im vergangenen Jahr Verträge in Höhe von etwa 5 Milliarden Euro geschlossen. Rund zwei Drittel der Waffenlieferungen gingen an EU-Staaten oder NATO-Mitgliedsländer. Na, noch schlimmer. Das sind ja die, die am meisten andere Länder überfallen. Darüber hinaus wurden aber auch Exporte etwa nach Afrika und in den Golfstaaten genehmigt, das heißt in die Golfdiktaturen. Die Rüstungsexporte sind nicht zuletzt deswegen umstritten, weil Deutschland den tatsächlichen Verbleib der Waffen nicht lückenlos kontrollieren kann. So tauchten etwa in Libyen G36 Sturmgewehre der Firma Heckler & Koch auf, die offiziell nach Ägypten geliefert worden waren. Naja, Ägypten weiß man ja, da waren ja die Söldnertruppen der Anti-Gaddafi-Front und der NATO-Söldner. Die waren ja da aktiv. Gut, letzte Meldung. Hier, Gerner, ich habe, da du letzte Woche das gewünscht hast, einmal die Homepage der Bild aufgeschlagen, Bild-Zeitung, und da sehen wir als Riesenschlagzeile EM-Auslosung Holland und Ronaldo und dann der Aufruf, der fanatisch hochgepeitschte Aufruf, Yogi, hämmer sie weg. Wir sehen also da den eleganten, wirklich sehr smarten Yogi Löw, der dann doch, wie Bild fordert, einen Hammer nehmen soll und sie weghämmern soll. Dann haben wir mitten in Bayern, Cowgirl tötet Cowboy. Dann Rihanna geht baden, Fotos exklusiv bei Stylebook, keine Ahnung, was das ist. Juwelier schon 19 Mal überfallen, Video zeigt missglückten Einbruch und so weiter. Das heißt, die Bild-Zeitung hat ihr Niveau die letzten 20, 30 Jahre wirklich gehalten. Nazi-Terroristen mordeten als Auftragkiller, das glaubt ein Experte. Experte glaubt, das heißt, wir wissen es nicht genau. Pakistan macht Jagd auf deutsche Soldaten, Afghanistan-Report und so weiter und so weiter. Dazu wieder sehr viel hübsche Mädels. Da ist eine gewisse Miss, weiß ich nicht was, Miss Bremen, die ist da groß rausgekehrt. Dann haben wir auch das schlechteste Musikvideo aller Zeiten und eben Rock gegen Rechts, Lindenberg und Co., da haben wir vorhin drüber berichtet. Dann rechts eine als Weihnachtsmann verkleidete Schönheit, die bietet uns Mon Chéri an und so weiter. Also eine Mischung aus Schreiparolen, bunten Grellen, Schlagzeilen und Kommerz, das ist die Bild-Zeitung. Damit beenden wir unseren heutigen Katastrophenblock hier im Niemandsland. Wie gerade angekündigt, heute Besuch im Studio, da ist Bammel, der war vor einem Jahr schon mal hier, Bammel, ist das richtig? Genau 2 Jahre ist es, ja. 2 Jahre ist das her, dann herzlich willkommen im Nachhinein. Moin Moin. Moin Moin, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe über Werner immer so kleine Dinge über dich erfahren, zum Beispiel, da gab es Gerüchte hier über eine Piratenbar. Ich weiß nicht, ob da auch Penelope Cruz und die lustigen Leute aus Piraten der Karibik vorbeigekommen sind, aber... Zum Glück nicht. Zum Glück nicht, naja. Keira Knightley und Penelope Cruz wären natürlich schön gewesen, die zu haben, oder? Na gut, hätte ich auch nichts gegen gehabt, stimmt. Gut, jedenfalls herzlich willkommen und erzähl mal, wie geht's dir denn so insgesamt? Ja, eigentlich ganz gut. Ja? Ich arbeite im Moment bis 5 Uhr morgens, insofern meine Stimme ist ein bisschen belegt, aber... Ja. Nee, heißt, eigentlich geht's gut. Ich habe auch gehört, du hast ein Kinoprojekt... Ja, genau. Die Bar, wo ich arbeite, Bar Solo heißt sie, in Poblesec. Mhm. Da machen wir jetzt ab morgen, jeden Sonntag, Nachmittag, so ein kleines Projekt für Familien, Freunde aus der Nachbarschaft und zeigen Kinofilme und versuchen so die Bar, soweit es möglich ist, in ein Kino umzugestalten, weil das eigentlich mein alter Job und meine immer noch Leidenschaft ist, Kino zu machen. Ja. Und wie darf man sich das konkret vorstellen? Ihr habt da also einen Raum, den habt ihr zur Verfügung, da wird eine große Leinwand an die Wand gehängt. Und genau, wir haben uns für wenig Geld, vom Chinesen muss ich leider dazu sagen, Material besorgt, um eine Leinwand zu basteln und Vorhänge, versuchen das wirklich auch so wie ein Kino zu machen. Ich habe bis vor 3,5 Jahren in Hamburg ein Kino betrieben und habe einen Teil meiner Sammlung jetzt mit nach Barcelona gebracht, unter anderem einen alten 16mm Projektor. Das ist das alte bekannte Kinoformat, ist nicht digital, sondern eben richtiges Filmmaterial und also Super 8 Rollen oder sowas. 16 mm in dem Fall. Ja. Super 8 wollen wir auch noch installieren. Aha. Wow. Um so ein bisschen die Bandbreite zu erweitern. Aber erstmal ist so der Plan jetzt Dezember und Januar jeden Sonntag 17 Uhr Kino für Leute, die kein Geld haben. 2 Euro Eintritt kostet das, damit wir so ein bisschen unsere Unkosten decken können und gleichzeitig wird ein Teil von dem Geld auch gespendet an irgendeine wohltätige Geschichte aus der Nachbarschaft. Ja, bleibt denn da noch so viel von übrig? Nicht wirklich, aber wir wollen es mal versuchen. Aha. Vielleicht kommen ja ein paar Leute. Die Limonade für die Kinder ist auch mit einbegriffen. Genau, die machen wir selber und die ist gratis. Toll, das klingt ja sehr verführerisch. Jetzt ist noch die Frage, welche Art von Filmen gibt es denn da zu sehen? Was? Ja, ich habe einen Teil meiner Sammlung, beziehungsweise aus der Sammlung meines ehemaligen Kollegen Jens Meyer, dem an dieser Stelle nochmal sehr gedankt ist, mitgebracht nach Barcelona. Morgen geht's los mit Charlie Chaplin, ein Stummfilmklassiker, The Kid. Ich glaube, der Film ist von 1921, ist ein richtig toller, bisschen sozialkritischer, aber vor allen Dingen sehr komischer und auch sehr trauriger Filmklassiker. Ja, ja, The Kid. El Chico. El Chico, The Kid, ganz bekannt. Da gibt es tolle Szenen in dem Film. Ich weiß noch, ist da nicht die berühmte Szene, wo er versucht, einen Schuh zu essen? Ist das in The Kid oder ist das, nee, das in Goldrausch? Goldrausch, ja. Gold, ja, richtig. Die berühmteste Szene ist die, wo er in Ermangelung von täglichen Einkommen mit seinem kleinen Jungen losgeht. Der kleine Junge geht voraus und wirft die Scheiben ein. Und er läuft hinterher und ist Glasermeister und hat die passenden Glasscheiben und das Werkzeug auf dem Rücken parat. Super. Das heißt, jeden Sonntag im Poble Sec, sag doch mal die Adresse genau. Die Bar heißt Bar Solo, Poble Sec. Die nächste Metro ist parallel, glaube ich. Oder Poble Sec, müsste man mal gucken. Die Straße heißt Calle Margarit, Nummer 18. Es ist so direkt neben der Carrera del Blay, das ist diese große Straße, wo im Moment sehr viel Nachtleben sich etabliert. Wir fangen um 17 Uhr an. Mhm. Meistens gibt es eine kleine Einleitung von mir oder meinem sehr geschätzten Kollegen und Chef Cosimo Tacinelli. Das ist ein Italiener, der auch einen sehr ausgesprochen guten Filmgeschmack hat. Und wir machen weiter mit morgen geht's los mit The Kid. Dann geht's weiter mit Shoulder Arms. Das ist so ein ganz früher Antikriegsfilm von Charlie Chaplin und dazu zeigen wir noch von Donald Duck, The Führer's Face, Donald Duck im Dritten Reich, ausgesprochen bizarrer Propagandafilm aus dem Hause von Walt Disney. Das ist am Sonntag den 11. Propaganda pro oder Anti-Nazi? Weil Walt Disney selber hat ja mit Hitler sympathiert, das weiß man, ne? Ja, ja, aber natürlich wollte er ja Geld verdienen, deswegen hat er natürlich Anti-Nazi-Propaganda gemacht. Und danach geht's weiter mit Bud Spencer und Terence Hill. Vier Fäuste für ein Halleluja, oder? Zu Weihnachten, genau. Da geht's ordentlich auf die Glocke und dann zeigen wir zum Jahresende, auf Deutsch heißt der Brust oder Keule, wo Louis de Funès Restaurantkritiker ist. Wir haben uns gedacht, wir müssen irgendwas zeigen zum Thema Bäuche vollstopfen. Das scheint uns der richtige Film zu sein. Übrigens in französischer Originalfassung mit spanischen Untertiteln oder katalanischen, das wissen wir noch nicht genau. Toll. Ja, dann hoffe ich, dass da die Leute hinströmen werden. Das Programm ist ja sehr attraktiv, sehr familienmäßig auch aufgebaut. Ne? Das sind also Filme, die, ja, das war die können Idee, ja auch mehrere Generationen zusammen sehen. Ne? Dass die Leute echt zusammenkommen und ein Bierchen trinken oder eine Limonade oder sonst was. Es gibt immer kleine Überraschungen auch für die Kids. Also wir haben uns da schon ein bisschen was überlegt. Und vor 2 Wochen gab es auch eine Testveranstaltung, die kam ziemlich gut an. Also es waren so, weiß ich, 30 Leute da, was ich ganz erstaunlich finde dafür, dass wir gar keine Werbung gemacht haben. Aha. Toll. Ja, die Leute sind dankbar, wenn sie eine alternative Möglichkeit bekommen, um Kino auch alternativ zu sehen. Das heißt, Bar Solo, die Straße heißt Calle Margarit. Calle Margarit im Poble Sec U-Bahnhof ist Poblesec wahrscheinlich, ne? Ja, oder Parallel. Das ist von hier aus, vom Zentrum aus, auf der anderen Seite. Ja, genau. Parallel. Also den Berg hoch. Den Berg hoch. Ja, ne? Den Berg hoch. Ja. Ja. Gut. Und um 17 Uhr. Um 17 Uhr geht's los, ja. Toll. Marguerite Nummer 18. Dann hoffe ich, Bammel, dir auch ein paar Fragen stellen zu dürfen zu deinem Abenteuer mit der Piratenbar. Werner hat da so einiges anklingen lassen. Wie war das denn? Erzähl doch mal. Ja, also ich fasse mich mal kurz. Ich war vor 2 Jahren das erste Mal hier in der Sendung. Damals war ich in so einem Berufsbildungsprogramm von der EU nach Barcelona gekommen. Dann habe ich hier 6 Monate fast gearbeitet. Und haben mir überlegt, dass mir doch eigentlich ganz gut gefällt hier. Und da hat sich für mich die Chance ergeben in Tarragona, eine Kleinstadt, 80 Kilometer südlich von Barcelona oder 100 Kilometer südlich von Barcelona, Chiringuito zu übernehmen. Chiringuitos sind diese hübschen kleinen Strandbars, die es an der ganzen Costa Dorada und auch sonst wo in Spanien gibt. Ich und meine Lebensgefährtin oder meine damalige Lebensgefährtin, wir haben unsere gesamten Ersparnisse zusammengekratzt, in den Rachen von dem verdammten Ayuntamiento von Tarragona geworfen und eine Strandbar eröffnet. Das haben wir im Sommer vor 2 Jahren das erste Mal gemacht. Es hat viel Arbeit gebracht und wenig Geld, aber es hat einen riesen Spaß gemacht, deswegen haben wir das nochmal gemacht, und zwar diesen Sommer. Und angesichts der aktuellen Krise hier in Spanien war auch dies Jahr nicht mit großen Umsätzen zu rechnen, aber man kann immerhin sein eigenes kaltgestelltes Bier trinken, und am Strand zu arbeiten ist auch nicht die schlechteste Sache der Welt. Nee, das ist sogar toll, ne? Da hat man den ganzen Tag Sonne. Man sieht, wenn man Glück hat, auch nette Leute und sogar hübsche Musik, Damen. Ne? Musik. Ja, Musik, hübsche Damen, aber es gibt auch jede Menge Arschlöcher. Also. Ja, das ist so. Wie überall auf der Welt. Ja, das ist leider so. Das, nicht nur Deutsche. Das haben diese großen. Nee, die Arschlöcher gibt es auch überall auf der Welt. Die kommen von überall. Ja. Ja, es gibt ja sogar eine richtige Arschlochkultur, die sich immer weiter ausbreitet, wenn wir das mal so nennen dürfen. Das heißt, die Erfahrung aber insgesamt positiv, ne? Ja, wir haben das Ganze Chiringuito Pirata genannt, weil die Freundin von mir, die das so ein bisschen vorangetrieben hat, herzliche Grüße an Elena Giubueno aus Tarragona, die kam auf die Idee, eine St. Pauli-Fahne aufzuhängen, weil ich ständig mit St. Pauli-Krams rumgerannt bin. Aha. Ich bin aus Hamburg. Also St. Pauli-Fan. Logisch, ja. Vielleicht sagst du nochmal, wie die aussieht, weil vielleicht nicht alle diese kennen. Ach ja, genau, es ist dieses Totenkopf-Symbol. Das Bekannte. Ja, und der Jolly Rogers, wie die Das fanden wir eine gute Idee, dass wir das Ding, diese Flagge da aufhängen, weil es auch, glaube ich, ein gern gesehenes Symbol ist an den Strandbars. Und dann haben wir gleich beschlossen, das Chiringuito Pirata zu nennen, und ja, es hat echt Spaß gemacht. Toll. Leider ist Ende ein bisschen unrühmlich geworden, aber... Ja, erzähl mal, du hast gesagt, da gab es zum Schluss ein Abschiedskonzert, und dann kam die, auf Spanisch sagen wir mal, die Pasma, auf Deutsch würde man sagen die Bullen. Ja, genau. Das heißt, die Beamten. Eine Band aus Barcelona zu Besuch, eine Hardcore-Band und noch eine Punk-Band aus Tarragona, Krim. Es hat großen Spaß gemacht, aber es liegt nun mal in der Natur der Sache bei Punk und Hardcore, dass es da gerne auch ein bisschen lauter wird. Und die Gesetzgebung in Katalonien sind leider im Moment so ein bisschen... die treten einem da schon ganz gerne mal auf die Füße, wenn man laut wird nachts. Und wir hatten das Problem an dem Strand, wo wir waren, dass wir eine Lizenz hatten, eigentlich nur bis 21 Uhr zu öffnen. Und wenn dann um 0 Uhr immer noch ein Drummer in seine Kids haut, dann finden das da in der wohlhabenden Vorstadt nicht alle so richtig gut. Ja, natürlich. Und schaltet das denn weit in die Häuser rein, oder wie? Ja, es gibt eigentlich gar keine Anwohner. Also es gibt kaum Anwohner, und die wo da sind, hat es nicht gestört. Also ich befürchte, es ist eine Denunziation eines benachbarten Konkurrenten gewesen. Oder, also ich will niemandem was Böses unterstellen, aber... Oder auch Abzocke, ne? Ja, und letztendlich ist, vielleicht ist, sind die Bullen auch einfach so drauf gekommen, aber ich habe natürlich nachgefragt und sie haben gesagt, es gab eine Anzeige, von wem wollten sie mir nicht sagen. Und im Moment warten wir auf die Multa. Also wir haben so ein. Gut, dann direkt Widerspruch einlegen, ne? Und ja, geh mal ruhig durch die Instanzen. Vielleicht bekommt ihr sogar, wenn ihr Glück habt, Recht oder eine reduzierte Summe, dass das dann nicht so teuer ist, weil solche Art von Multas, von Knöllchen, die gehen natürlich schon richtig ans Ende. Ja, sie haben von 3.000 Euro geredet, was sozusagen unser... Das nimmt euch ja die Einnahmen wahrscheinlich des ganzen Sommers wieder. Das ist ein richtig, eine richtig kleine Strandbar gewesen, das ist nicht so ein großes Ding gewesen, wo die Pommes und lauwarme Paella servieren, sondern das ist einfach ohne Essen, nur Eiscreme, Bier, Longdrinks. Das hat Spaß gemacht, aber das Ende, wir haben das natürlich auch ein bisschen herausgefordert, weil... Als St. Pauli-Fans habt ihr natürlich provoziert. Wir haben ordentlich Party gemacht im Sommer und immer schön geschaut, dass das nicht zu laut wird. Das hat gut funktioniert, aber am Ende natürlich nochmal zwei Live-Bands einzuladen, die ordentlich Krach machen am letzten Abend, das war vielleicht auch nicht besonders klug, aber es hat gesagt Spaß gemacht und man muss sich ja auch nicht immer so ganz genau an alles halten, das was heißt, hier nächstes Mal, in den Gesetzbüchern steht. Ja, nächstes Mal werdet ihr eine Chill-Out-Band einladen oder so eine mit säuselnder Stimme. Auf keinen Fall. So eine Bossa Nova-Schönheit, die dann mit säuselnder Stimme etwas singt vielleicht. Das wäre vielleicht besser. Gut. Und insgesamt das Publikum. Was für eine Art Publikum hattet ihr da? War das sehr international oder mehr hiesiges Publikum? Nee, ganz bunt gemischt. Also aus dem Stadtteil, also aus dem Vorstadt, Stadtteil von Tarragona, waren natürlich jeden Tag Leute da, die ihre Mittagspause da verbracht haben. Unter der Woche, am Wochenende... Ich sag mal von 8 bis 80, alles quer durch den Garten, das war auch das, was wirklich Spaß gemacht hat. Also es war auch von Anfang an unser Anliegen, das sollte keine Punker-Strandbar werden, sondern es sollte ein Platz werden, wo jeder sich wohlfühlt und Gott und die Welt willkommen ist. Wenn sie nicht gerade ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert haben. Ja, ein schönes Konzept eigentlich. Nee, doch, das war, das hat echt Spaß gemacht, also... Wie geht's jetzt weiter bei dir, Bammel? Die nächsten Wochen hast du neue Projekte, abgesehen von dem Kinoprojekt. Ich weiß nicht, ob dich das ausfüllt oder... Nee, das füllt mich... Du hast ja gesagt, du arbeitest viel. Das füllt mich nicht aus. Ja, im Moment arbeite ich in dieser Kneipe eben freitags und samstags nachts noch, aber... Als Kellner oder als... Ja, genau. Aus Schank. Genau. Bierzapfen, Cocktails rühren, was man so macht in der Kneipe eben. Aber nee, das füllt mich durchaus nicht aus. Das bringt mich auch auf dem Plan nochmal durchzusagen, wenn einer von euch irgendwie im Kulturbereich tätig ist oder in der Gastronomie. Ich suche einen Job, wer irgendwie einen Kellner sucht oder jemand, der Deutsch, Englisch, Spanisch und Katalan spricht, der soll mich gerne, soll uns gerne hier über unsere Website kontaktieren. Lehrer, hast du schon mal als Lehrer gearbeitet? Vielleicht als Deutschlehrer? Ja, aber... Nein. Ist nicht so. Ist eher schwierig, glaube ich, mit meiner Schulbildung und den Deutschkenntnissen. Weil, ich weiß nicht, ob du weißt, im Moment gibt es ja einen kleinen Deutschboom, hier in Katalonien zumindest, in ganz Spanien auch. Ja, in Tarragona auch, ja. Das heißt, unheimlich viele Leute lernen Deutsch mit der Perspektive eben, demnächst in Deutschland zu arbeiten und nach Deutschland zu gehen. 50% der Jugendlichen sind arbeitslos. Haben eine sehr gute Ausbildung, junge Akademiker, die werden natürlich mit Kusshand genommen, wenn sie dann zumindest ein gewisses Anfängerniveau an Deutsch haben, um sich ausdrücken zu können. Deshalb sind die Leute sehr motiviert und Lehrer werden im Moment überall, glaube ich, gesucht. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Aber gut, wenn das nicht dein Ding ist, kann man natürlich nicht machen. Kellnern, klar, ich höre mich mal rum, falls ich was höre und weiß, werde ich dir natürlich etwas sagen. Super, dankeschön. Vielleicht ein Lied, die Zeit, die rast heute richtig weg. Wir hatten angefangen mit Christa Wolf, dann hatten wir etwas über das Konzert Rock gegen Rechts gesagt, dann kam der Katastrophenblock, jetzt Bammel hier und vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen was Jazziges von der Jazzkantine, ein etwas älteres Album vom Anfang der 2000er Jahre, Geheimrezept, tolles Album, ich höre das sehr gerne. Hören wir uns einmal das Lied an, Kein Bock, das ist das Lied Nummer 3 von diesem Album, von der Jazzkantine. Jo! kein Bock auf Abschocker, bleib locker, hab keine Lust auf Leute, die mir ständig was erzählen wollen. Leute, die mir ständig was befehlen wollen. Hab keine Lust auf Polizei, keine Lust auf Fach und Schließ, keine Lust auf harte Drogen, doch ich hasse schlechtes Peace. Hab keinen Bock auf diesen Text, keinen Bock auf meine Ex und manchmal auch nicht auf Sex. Hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf das Kleingeld im Portemonnaie und auch keine Lust auf Meter und Schnee. Ich will lieber den ganzen Tag im Malibu am Strand stehen und nicht bei Aldi kurz vor Ladenschluss hinten anstehen. Pamela Anderson bringt zu mir gleich ihr Bett mit und ich hab genauso viel Erfolg bei Frauen wie Brad Pitt. Oh oh oh oh, hast du Finanzämter, mach keinen Job als Klempner, werd mit 40 schon Rentner. Ich hab keinen Bock drauf. Bock drauf hab ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Bock. Ich hab keinen Bock drauf. Bock drauf hab ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Bock. Ich hab keinen Bock drauf, morgen schön früh aufzustehen und auch keine Lust, früh ins Bett zu gehen, aber wegzugehen. Aha. Und ich hab keinen Bock auf Werbung im Fernsehen, denn ohne Werbung würde ich Fernsehen auch mal gern sehen. Ich hab nicht mal Bock zu haben und ich kann auch nicht Ilona C's Gelaber jeden Tag ertragen. Ich schau lieber Arabella auf Pro7 von 2 bis 3, Seppen, MTV, Vase, Kim, Sie plus Min Kai. Ich hab keinen Bock auf den Briefträger, der nur Rechnung bringt. Ich hab viel mehr Bock, mal im Lotto zu gewinnen. Ich hab keinen Bock, wenn der Bus mir vor der Nase wegfährt, genauso wie ein Cowboy auf ein ungesatteltes Pferd. Ich hab keinen Bock auf den Typen, der meine Frau angreift. Und auch nicht auf den Hund, der vor mir sein Bein hebt. Und ich hab keinen Bock auf Krankheit, Schmerzen und Leid. Ich kauf mir lieber eine Cola und sauf mich breit. Ich hab keinen Bock drauf. Bock drauf hab ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Bock. Ich hab keinen Bock drauf. Bock drauf hab ich nicht. Ich hab keinen Ich bin der Kleine mit dem großen Maul. Hab keinen Bock auf Arbeit, denn ich bin sehr faul. Hab keinen Bock zu schuften wie ein Ackergau. Ich stehe mich auf die Show von Papst Johannes Paul. Ich hasse zum Beispiel eine lange Zugfahrt, so wie die letztes Mal von Düsseldorf nach Stuttgart. Kein Bock auf Armut, ich möchte gern reich sein. Ich hieß gerne Al Mahmoud und würde ein Scheich sein. Ich hab keinen Bock drauf. Bock drauf hab ich nicht. Ich hab keinen Bock drauf. Kein Bock drauf, die Jazzkantine. Uns bleiben noch ein paar Minuten, um vielleicht auszunutzen, dass Bammel natürlich ein Freund des Kinos ist, ein Kenner, um vielleicht ein bisschen über Kino allgemein zu sprechen und über Filme, die jüngst jemand von uns oder von euch auch gesehen hat. Bammel, gibt es da irgendwas zu vermelden, was interessant ist? Ja, doch, eigentlich schon. Die letzten beiden spanischen Produktionen, die ich gesehen habe, wir haben gerade über spanisches Kino geredet, waren von Jaume Balagueró, diesen Mientras Duermes, den fand ich sehr gut. Aha, ja. Und dann Eva. Eine Art Horrorfilm, ne? Das ist so ein Thriller, ja. Ja, aber von einem Psychopathen, der als Hausmeister... Der sich als Hausmeister in die Wohnung von fremden Leuten schleicht, irgendwie. Mehr darf man nicht verraten, weil... der ist wirklich spannend, der Film. Sehr tricky und es macht Spaß, dem zuzugucken. Fand ich gut. Ja. Und der andere spanische Film, den ich gesehen habe, der war der Eröffnungsfilm vom Fantasy Film Festival in Sitges. Aha. Eva. Aha. Mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. einen jungen Mann aus Deutschland, den ich eigentlich ganz gerne zugucke, aber in diesem Film macht es leider überhaupt keinen Spaß, ihm zuzuschauen, weil der ganze Film totaler Mist ist irgendwie. Es soll so eine Art Zukunftskritik sein, glaube ich, mit künstlichen Intelligenzen und einem wissenschaftlichen Institut, wo es dunkle Geheimnisse gibt und allem Mist, der dazugehört, aber es ist eher banal und auch nicht sehr klug gemacht, also fand ich langweilig. Hat zwar viele Preise gewonnen, aber ich rate trotzdem ab. Unlängst habe ich mir den Film angeguckt mit Daniel Brühl über die Entführung dieses Reichen, diese junge Clique, die in die Berliner Villen eindringt. Die fetten Jahre sind vorbei. Die fetten Jahre sind vorbei. Ganz hübsch, ja. Und der hat mich sehr beeindruckt, der Film. Den haben wir auch hier groß besprochen und gewürdigt hier im Niemandsland. Und Daniel Brühl hat ja eine interessante Ausstrahlung, der junge Mann, in seinen Filmen. Auch in Salvador. Ja, nee, der ist gut, wirklich. Den kann man wirklich loben. Ja. Ich habe die letzten Tage ein paar Filme gesehen, unter anderem natürlich die Helmut Keutner Filme. Ich bin Helmut Keutner Fan geworden. Mhm. Ich habe mir im Goethe-Institut so nach und nach alle ausgeliehen und habe dann Unter den Brücken und Franziska und Die letzte Brücke und Des Teufels General natürlich, mein Lieblingsfilm von Helmut Keutner, und kann auch nur diesen Regisseur allen empfehlen, die sich wirklich für gutes Erzählkino, interessieren. Ja, und super. Die Romanze in Moll, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, von Helmut Keutner. Nee. Das ist natürlich ein Klasse. Das ist die Verfilmung einer Novelle von Guy de Maupassant über den Ehebruch einer Bürgersfrau mit einem Adligen Ende des 19. Jahrhunderts. Ganz toll gemacht mit einer wunderbaren Marianne Hoppe in der Hauptrolle. Wirklich klasse, klasse Kino, muss man sagen. Ganz toll und ganz wunderbar auch gefilmt, dieses Berlin der Zeit, die Gassen, die Häuser, die Außenaufnahmen, das ist wirklich ein ganz großartiges Kino. Dann von Schlöndorff, Michael Kohlhaas, ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film erinnert, ein Streifen aus den 70ern. Wenn man den heute sieht, mache ich zwei Feststellungen. Glänzend inszeniert, das Drehbuch, der Rhythmus ist wunderbar, aber wo es mangelt, sind natürlich die Bilder und die Kamera, die Takes, die Aufnahmen. Das wirkt alles ein bisschen holzig und bieder gemacht, wenn er vom Pferd steigt, oder die Kampfszenen auch. Das wirkt wie gespielt und gestellt. Leider. Das würde man heute natürlich, das kann man heute nur belächeln. Andererseits, das Konzept des Films ist irre. Der ganze Rhythmus, die ganze Idee, dieser ganze Wahnsinn des Michael Kohlhaas, des Revolutionärs, zu Ende geführt. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte geläufig ist. Ein Adliger nimmt ihm zwei Pferde weg und gibt sie ihm nachher halb geschunden zurück. Und er ist so gekränkt und empfindet das so als Unrecht, dass er zum Rebell wieder die Obrigkeit wird. Und zum Schluss dann natürlich, wie es in Deutschland immer ist mit Rebellen, der wird gerädert, der wird nachher auf ein Rad gespannt und hingerichtet. Aber die ganze Dynamik des Films ist wunderbar erzählt, wunderbar gemacht. Wie gesagt, es mangelt ein bisschen an den Bildern. Dann gibt's jeden Freitag hier mit El Publico. Werner hat mir gesagt, tolles Kino, ne, von, weiß nicht, Filme wie The Road, Filme von Michael Moore, und jetzt, diesen Freitag gab es einen Film, der heißt Das Orchester. Ah, schön. Eine Erzählung über ein russisches Musikerschicksal, ein Orchester, das sich während der Sowjetzeit in Paris zusammenfindet und da aufspielt. Der soll sehr gut sein. Sagst du nochmal wo? El Publico ist eine Tageszeitung. Achso, die legen die DVDs bei, ja, okay. Die legen freitags immer eine DVD bei für 2,50 Euro und das lohnt sich. Das gibt wirklich Also nur durchweg nur gute Filme vom Feinsten. Ja. Ja. Und die Zeitung alleine würde 1,50 kosten und dann zahlst du 2,50. Ja. Die haben sich also auf Qualität spezialisiert bei ihren Filmen. Andere, die ist oft sehr viel Ramsch dabei, aber die haben wirklich sehr ausgewählte Sachen. Filme wie Der Wind, der den Weizen, wie heißt das, The Wind That Shakes the Barley, Irland, von Ken Loach über die irische Revolution, den irischen Unabhängigkeitskrieg gegen England, solche Sachen werden da unter das Publikum gebracht. Heißt ja auch El Publico. Am Wochenende, was ist los? Was werdet ihr unternehmen? Habt ihr Pläne jetzt für die Tage? Wegfahren. Ja, es gibt ja diese Superpuente. Ja, ich gehe morgen ins Kino. Ja? Und heute auch. Gut. Ja, ich habe auch vor, ins Kino zu gehen. Ich habe eine ganze Liste von Filmen, die ich sehen möchte. Okay, dann gehe ich halt auch, sonst fühle ich mich so aus. Wirst du wegfahren? Ja, ja, aber am Dienstag schon wieder zurück. Ah, gut. Ist ja Montag und Mittwoch sind zwei Puente-Tage, sind zwei Arbeitstage, ja, aber da liegen die Feiertage Dienstag und Donnerstag dazwischen. Und da gibt es diese Super-Puente, dieses riesenlange Wochenende, das beginnt praktisch heute und geht bis nächsten Freitag, bis nächsten Freitagmorgen. Irre, alle Leute, die ich kenne, fahren irgendwo durch die Gegend. Ja. Jo, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich habe noch ein Lied von Fanny van Dannen, das möchte ich heute vielleicht dir auch ein bisschen widmen, Bammel. Weil ich nehme an, du kennst diesen Liedermacher gar nicht so gut, oder? Doch, inzwischen durch, ja, genau durch deine Sendung. Gut. Habe ich den entdeckt, der ist echt super, der Typ. Der ist klasse, der ist wirklich eine Wucht, der Junge. Das heißt, wir verabschieden uns und dann bringe ich einfach mal sein Lied Westerwelle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Westerwelle von Fanny van Dannen. Aber vielleicht sagen wir erstmal Tschüss, Adeo, Adios. Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Bitte? Euch hoffentlich auch, lieben Hörer. Du kannst gerne immer wiederkommen, wenn du Lust und Zeit hast. Werner, tschüss. Tschüss. Noch ein Satz zu dem letzten Film, den ich gesehen habe. Das war gestern im Fernsehen, so 30 Sekunden oder so. Hat man gesehen, wie die Mossos, unsere Bullen hier in Katalonien, in brutalster Art und Weise eingeschlagen haben. Auf wen? Auf wen schlagen die normalerweise brutal ein? Ja, auf junge Leute, auf sogenannte Perroflautas. Genau, so sind wir das gewohnt, ne? Studenten, Leute vom 15M bei Zwangsräumungen und so. Und auf wen haben sie gestern eingeschlagen? Auf Gefängnisbeamte, auf Gefängniswärter, ja. Stimmt. Aber mit der gleichen Brutalität, ja. Mhm. Also das hat mich doch einigermaßen überrascht. Ich habe gedacht, die stehen beide auf der gleichen Seite der Barrikade, ne? Aber sowas, das ja, sobald die Lohnforderung, sobald sie sich werden, denen wird ja auch in die Tasche gegriffen. Ja, die bekommen ja auch Lohnkürzungen von, weiß ich nicht wie viel Prozent, die bekommen also wirklich Geld weggenommen. Also schließen wir einfach aus dieser Anekdote, dass es mit Riesenschritten vorangeht zu mehr Demokratie, wenn sie jetzt also alle schlagen, nicht nur ausgesuchte Gruppen, das lässt doch hoffen. Ja, also der Knüppel regiert und zwar unvoreingenommen auf die Häupter derjenigen, die sich nicht einverstanden erklären mit den demokratischen Maßnahmen der Herrschaften. Jo, dann also tschüss, adeo. Fanny van Dannen mit seinem Lied Westerwelle. Ich fand mich immer ziemlich sympathisch, trotz einiger seltsamer Macken. Aber seit gestern gibt es etwas, daran hab ich echt zu knacken. Es war nur ein Traum, doch was heißt das schon? Das macht es ja nur noch schlimmer. Ich habe scheinbar Neigungen, davon hatte ich keinen Schimmer. Dabei war ich mir so sicher, ich hätte auf alles geachtet. Aber gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Ja, gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Jetzt frage ich mich natürlich, bin ich schwul oder liberal? Oder bisexuell oder alles zusammen oder ist mir schon alles egal? So etwas passiert nicht einfach so, das ist nicht nur Fantasie. Nein, damit ist nicht zu spaßen, das ist Tiefenpsychologie. Ich weiß, dass auch ihr enttäuscht seid und dass ihr mich zutiefst verachtet. Denn gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Ja, gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, alles wirkt unglaublich vertraut. Vielleicht habe ich in den letzten Jahren zu oft in die Glotze geschaut. Wir haben uns prima verstanden, Wir haben auch sehr viel gelacht. Und ich schäme mich, aber es ist die Wahrheit. Ich hab ihm auch noch Frühstück gemacht. Jetzt wisst ihr es, ich bin ganz anders, als ihr wahrscheinlich dachtet. Denn gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Ja, gestern Nacht hat Guido Westerwelle bei mir übernachtet. Jetzt bin ich natürlich auf alles gefasst. Ich weiß jetzt, ich bin ein Ferkel. Ich muss mit dem Schlimmsten rechnen. Eine Nacht mit Angela Merkel. Obwohl man soll ja fair sein. Eine Steigerung gibt es noch. Auf dem 58er-Jahrgangstreffen einen Tango mit Roland Koch. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Die Supermärkte. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Am Sonntag ist wieder ein EU-Schuldengipfel in Brüssel? Das ist ein Fall für... Supermärkte! Sofort erklärt Supermerkel ihrem Kabinett die Euro-Rettung. Im Prinzip ist Euro-Rettung wie dieses Spielcasino hier. Nehmen Sie Roulette, man schmeißt Kohle rein. Konfuzius sagt, 150 auf Rot. 200 auf Schwarz. 100 auf Gelb. Rien va plus, nichts geht mehr. Und am Ende ist die Kohle futz. Oh. Voilà, die Bank gewinnt. Ja, ich weiß, die Banken gewinnen bei der Euro-Rettung immer.